Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Guten Tag. Darf ich eintreten? Mein Name ist Pablo Neruda. Ich bin Dichter. Ich komme gerade aus dem Norden, aus dem Süden, aus der Mitte des Meeres, aus einer Mine, die ich in Copiapó besucht habe. Ich komme aus meinem Haus in Isla Negra und bitte Sie um Erlaubnis, Ihr Haus zu betreten, Ihnen meine Verse vorzulesen und mit Ihnen zu sprechen. Neruda ist bei allen Chilenen sehr bekannt. Egal, ob sie mehr oder weniger über ihn wissen oder ihn mehr oder weniger akzeptieren. Es gibt viele Sichtweisen auf Neruda. Es gibt den politischen Neruda, es gibt den lyrischen Neruda. Natürlich gibt es den Dichter, der sich auch für die Menschenrechte eingesetzt hat, für das Soziale und das mit aller Kraft. Er ist auch in vielerlei Hinsicht umstritten, wie er es sein ganzes Leben lang war. Fernando Sáez, Geschäftsführer der Fundación Neruda Santiago de Chile. Wenn ihr mich fragt, wo ich gewesen bin, muss ich sagen, es geschieht. Muss ich vom Erdreich sprechen, das die Steine verdunkeln, vom Fluss, der in seinem Dauern sich zerstört. Ich kenne nur das, was die Vögel verlieren. Das zurückgelassene Meer oder meine weinende Schwester. Warum so viele Länder? Warum reiht ein Tag sich an den anderen? Warum ballt sich eine schwarze Nacht im Mund? Und weshalb Tote? Wenn ihr mich fragt, woher ich komme, so muss ich mit zerbrochenen Dingen mich bereden, mit allzu peinlichem Werkzeug. Mit oftmals verwesten großen Tieren und mit einem bedrückten Herzen. Nicht Erinnerungen sind's, die sich da kreuzten, nicht die gelbliche Taube ist's, die im Vergessenen schläft, sondern Gesichter voller Tränen, Finger an der Kehle und was aus den Blättern da zu Boden sinkt, die Düsternis eines verstrichenen Tages, eines mit unserem traurigen Blut ernährten Tages. Hier gibt es Veilchen, Wohl und Schwalben, all das, was uns gefällt und was mit langer Schleppe auf den hübschen Postkarten erscheint, auf denen die Zeit und die Lieblichkeit Lust wandeln. Aber lasst uns nicht hinter jene Zähne dringen, lasst uns die Schalen nicht zerbeißen, die das Schweigen häuft. Denn ich weiß nicht, was antworten. Es gibt so viele Tote und so viel Molen, zerspalten von der roten Sonne, und so viel Köpfe, die sich an Schiffen stoßen, und so viel Hände, die Küsse eingesperrt, und so viel Dinge, die ich vergessen will. Pablo Neruda, Es gibt kein Vergessen, aus Aufenthalt auf Erden, Teil 1. Weit zurück in meiner Kindheit. Kaum, dass ich schreiben gelernt hatte, fühlte ich einmal eine starke Erregung und kritzelte ein paar halbgereimte Wörter nieder, die mir fremd waren und anders als die Alltagssprache. Ich schrieb sie ins Reine, gefangen von tiefer Beklommenheit, von einem bis dahin unbekannten Empfinden, einer Art Angst und Trauer. Neruda ist eine Figur, mit der sich viele Dichter und Dichterinnen auseinandersetzen, die einfach eine schillernde Figur ist, eine komplexe Figur, eine sehr vieldeutige und vielseitige, die, glaube ich, ganz viel verschiedene Anknüpfungspunkte und verschiedene Lektüremöglichkeiten auch bietet und dies auch in verschiedenen historischen Phasen und kulturellen Kontexten getan hat. Jenny Haase, Professorin für Literatur und Kulturwissenschaft Spaniens und Lateinamerikas an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Neruda no es chileno. Chile ist nerudiano. Neruda ist nicht chilenisch, Chile ist nerudianisch. Graffito am Zaun um Nerudas Haus in Isla Negra. Es war ein meiner Mutter gewidmetes Gedicht. Das heißt, der, die ich als solche kannte, an die engelsgleiche Stiefmutter, deren sanfter Schatten meine ganze Kindheit beschützte. Völlig unfähig, mein erstes Erzeugnis zu beurteilen, brachte ich es meinen Eltern. Sie waren im Esszimmer, vertieft in eine jener Unterhaltungen, die mehr als ein Fluss die Welt der Kinder und der Erwachsenen trennen. Ich reichte ihnen das linierte Blatt noch zitternd vom ersten Besuch der Inspiration. Das hängt von den ideologischen Neigungen der einzelnen Personen ab. Für manche gehört beides zusammen, Dichter und Politiker. Andere trennen lieber den Politiker vom Dichter und sie behalten dann den Dichter. Andererseits gibt es Menschen, die sowohl den Dichter als auch den Politiker ablehnen, beides aus politischen Gründen. Neruda hat mir, glaube ich, gezeigt, warum wir, wenn wir schreibend uns in der Welt bewegen, da sind, wo wir sind. Wir sind da, um uns verletzlich zu zeigen, also, und um Verletzungen zuzulassen. Und das nimmt mich so sehr für ihn ein, diese unkorrigierten, heißen Gefühle. Leona Stahlmann, Schriftstellerin. Sie veröffentlichte zuletzt den Roman »Diese ganzen belanglosen Wunder«. Mein Vater nahm es zerstreut in die Hände, las es zerstreut und gab es mir zerstreut mit den Worten zurück, »Wo hast du das abgeschrieben?« und fuhr fort, mit meiner Mutter von seinen wichtigen und fernliegenden Angelegenheiten zu sprechen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass so mein erstes Gedicht entstand und dass ich so die erste zerstreute Probe der literarischen Kritik erhielt. Das Gedicht selbst, dessen Entstehung Pablo Neruda so in seinen Memoiren beschreibt, ist nicht überliefert. Neruda ist ein großer Dichter. Ist einer der größten Dichter der ersten 50 Jahre des 20. Jahrhunderts. Und er ist bis heute ein sehr wichtiger Dichter, der überall zitiert wird. David Schidlowski, Literaturwissenschaftler und Neruda-Biograf. Vor 3-4 Monaten ein Tatort. Wurde plötzlich in der Mitte. Jemand zitiert Neruda in einem Tatort. Ist ein großartiger Dichter mit seinem Höhen und Tiefen. Irgendwann, irgendwie, irgendwo wirst du dich selbst finden. Dieser und nur dieser Moment kann die glücklichste oder traurigste Stunde deines Lebens sein. Wir müssen Einsamkeit, Isolation und Schweigen erfahren, um den verzauberten Ort zu erreichen, wo wir unseren kindlichen Tanz tanzen. Sagt am Ende des 1181. Tatorts die überführte Täterin. Und die Kommissarin ergänzt. Und unser sorgenvolles Lied singen können. Der Hauptmann suchte natürlich keine Literatur. Der Hauptmann durchwühlte das Haus auf der Suche nach Waffen oder Guerilleros, die zwischen den Wäschehaufen versteckt sein konnten. Und Pablo sagte zu ihm, »Suchen Sie nur, Herr Hauptmann. Hier gibt es nur eins, was Ihnen gefährlich werden könnte.« Der Offizier zuckte zusammen. »Was denn?« fragte er aufgeschreckt und griff nach seinem Pistolenhalter. »Die Poesie«, sagte der Dichter. Angeblicher Dialog zwischen einem Armeehauptmann und Pablo Neruda nach dem Militärputsch vom 11. September 1973, den Jorge Edwards in seinem Buch »Adios Poeta« Erinnerungen an Pablo Neruda zitiert. Pablo nuestro que estás en tu Chile, viento en el viento. Unser Pablo, der du bist in Chile, Wind, Winde, kosmische Stimme uralter Muschel, Wir sagen dir Dank. Dank für die Zärtlichkeit, die du uns gabst, für die Schwalben, die in deinen Versen fliegen, von Boot zu Boot, von Zweig zu Zweig, von Schweigen zu Schweigen. Die Liebe der Menschen wiederholt deine Gedichte. In jedem Gefängnis Amerikas erinnert sich ein Junge deiner Gedichte. Unser Pablo, der du bist in Chile. Das ganze Land hütet deinen gigantischen Traum. Die Feuchtigkeit der Pflanze und des Felsens dort unten im Süden. Der feinkörnige Sand mit der Vicuña darin in der Wüste und dort oben der Salpeter, die Möwen und das Meer. Unser Pablo, der du bist in Chile. Dank für die Zärtlichkeit, die du uns gabst. Canción para Pablo Neruda von Atahualpa Yupanqui. Der Text des wohl bekanntesten argentinischen Folkloremusikers des 20. Jahrhunderts ist ziemlich sentimental, auch wegen seiner gewollten Assoziation zum Vaterunser. Doch sprechen aus dem Lied und dem Vortrag eindeutig auch Freundschaft und Bewunderung. Skizzieren wir zunächst, wie alles begann. Der ewige Regen im Süden. Erste Gedichte, die erste Liebe, das Leben in der Bohème Santiagos. 20 Liebesgedichte und ein Lied der Verzweiflung, der Aufenthalt auf Erden. Dann sprechen wir über seine drei Ehen, seine Häuser, den spanischen Bürgerkrieg, die Politik, über den großen Gesang und die Verse des Kapitäns. Und schließlich kommen wir zu der kurzen Politikerkarriere in Chile. Der Flucht aus dem Heimatland, zu den Elogen auf Stalin, dem Literaturnobelpreis, den elementaren Oden, der Wahl Salvador Allende's, dem Militärputsch in Chile und Nerudas Tod nur 12 Tage später. Wurde er vergiftet? Und immer geht es um die Poesie. Es regnete ganze Monate, ganze Jahre. Der Regen fiel in Fäden langer Glasnadeln, die auf den Dächern zerbrachen oder in undurchsichtigen Wellen gegen die Fensterscheiben schlugen. Und jedes Haus war ein Schiff, das in diesem Wintermeer mühsam in den Hafen gelangte. So beschreibt Pablo Neruda die ersten Eindrücke seiner Kindheit im Süden Chiles. Vor meinem Haus verwandelte sich die Straße in ein riesiges Schlammmeer. Durch das regenschraffierte Fenster sehe ich, dass ein Karren mitten in der Straße stecken geblieben ist. Ein Bauer im schwarzen Langhaarumhang schlägt auf seine Rinder ein, die im Morast nicht weiterkommen. Temuco heißt der Ort, in dem Pablo Neruda aufwächst und in dem es sehr oft regnet. Knappe 1200 Millimeter im Durchschnittsjahr und somit mehr als 1,5-mal so viel wie in Deutschland. Geboren wurde der Dichter am 12. Juli 1904 in Parral, einer Weinbauregion in Mittelchile. Unter dem Namen Ricardo Elisier Neftali Reyes Basualto. Seine Mutter stirbt, als er 2 Monate alt ist. Sein Vater bringt den Sohn zunächst bei seinen Eltern unter und geht in den Süden. In die Region, die bis in die 1890er Jahre als Frontera galt, wo chilenische Truppen die indigenen Mapuche mit Waffengewalt blutig von ihrem Land vertrieben und sich dann Siedler aus anderen Landesteilen und Europa niedergelassen hatten. Temuco war und ist das Zentrum der Region und hier fand José del Carmen Reyes Arbeit, erst beim Staudammbau, dann bei der Eisenbahn. Und eine neue Frau, Trinidad Candia Malverde. Sie war besorgt und sanft, besaß einen bäuerlichen Sinn für Humor, eine tätige, unermüdliche Güte. Er war ein trauriges Kind, von dieser übermäßigen Empfindsamkeit gepeinigt, die ihn das Leben mit bedrückender Hartnäckigkeit beobachten ließ. Schreibt Mathilde Urrutia, Nerudas langjährige Ehefrau, in ihren Erinnerungen »Mein Leben mit Pablo Neruda«. Sie berichtet von Nerudas schwierigem Verhältnis zu seinem Vater und zitiert ihn. Für meinen energischen Vater war dieses klapperdürre, schwache, in sich gekehrte, stille Kind, das er auf seine Art sicher abgöttisch liebte, nicht das Ideal von einem Sohn. Manchmal, wenn ich ein Buch las, überfiel mich der Kummer und ich weinte, einsam und stumm. Nie hatte ich jemand zur Seite, mit dem ich meine geheimsten Gedanken hätte teilen können. Das stimmt nicht ganz, denn schon früh trifft er in der Schule, die er ab 1910 besucht, Gilberto Concha Riffo, der sich später Juvencio Valle nennen wird, selber dichtet und 1966 den Premio Nacional de Literatura erhält. Der erinnert sich an die gemeinsamen Tage. Schon damals, als noch kein sichtbares Zeichen auf den gewaltigen künftigen Dichter hindeutete, ahnte ich in ihm eine besondere Individualität, ein kaum wahrnehmbares Vibrieren, eine Miene, die nur ihm gehörte und die ihn anders machte, eine Atmosphäre, für den gewöhnlichen Blick nicht existent, für mich aber vollwirksam und real. Ich glaube, das war Poesie. Während unsere Schulkameraden um uns herliefen, sprangen und lärmten, verbrachten wir den Tag mit dem Beobachten der kleinen Dinge der Welt, eines Blattes, eines Insekts, irgendeiner Linie. Und er berichtet weiter. Wir waren keine ernsten, nachdenklichen Kinder, wir waren übermütig und überschwänglich. Doch beim Laufen überholten uns sogar die Lahmen. So blieb uns nichts anderes übrig, als auf unserer Sonderparzelle Zuflucht zu suchen, diesem wunderbaren Universum der Träume. Und da waren wir, weil immer die Ersten, unangefochtene Meister. Neruda weiß früh, er will Dichter werden. Unterstützung sucht der Jugendliche bei einer ganz Großen, einer Lehrerin in Temuco, die Gedichte schreibt. Scham. Wenn du mich anblickst, werde ich schön. Schön wie das Riedgras unterm Tau. Wenn ich zum Fluss hinuntersteige, erkennt das hohe Schilf mein seliges Angesicht nicht mehr. Ich schäme mich des tristen Munds, der Stimme der Zerrissenen, meiner rauen Knie. Jetzt, da du mich herbeigeeilt betrachtest, fand ich mich arm, fühlte ich mich bloß. Am Wege trafst du keinen Stein, der nackter wäre in der Morgenröte als ich, die Frau, auf die du deinen Blick geworfen, da du sie singen hörtest. Ich werde schweigen. Keiner soll mein Glück erschauen, der durch das Flachland schreitet. Den Glanz auf meiner plumpen Stirn nicht einer sehen, das Zittern nicht von meiner Hand. Die Nacht ist da. Aufs Riedgras fällt der Tau. Senk lange deinen Blick auf mich. Umhüll mich zärtlich durch dein Wort. Schon morgen wird, wenn sie zum Fluss hinuntersteigt, die du geküsst, von Schönheit strahlen. 1945 bekommt Gabriela Mistral den Literaturnobelpreis verliehen. Glaubt man Volodya Teitelbaum, dem langjährigen Freund und Genossen Nerudas, der eine umfangreiche Biografie über ihn verfasst hat, gibt Neruda etwa 1918, als 14-Jähriger, einige seiner Gedichte an Mistrals Sekretärin. Diese sagt, er solle in einigen Stunden wiederkommen. Die Poetin werde sie dann gelesen haben. Nach Ablauf der Zeit klopfte der Junge wieder an die Tür und sah vor sich die Frau, die Poesie verkörperte. Er machte eine tiefe Verbeugung, für ihn etwas ganz Ungewohntes. Und sie stieg von ihrem unsichtbaren Thron herab. Sie sagte, »Ich habe mich zurechtgemacht, um sie zu empfangen. Ich war krank, doch dann fing ich an, ihre Gedichte zu lesen, und ich fühlte mich zunehmend besser, denn ich habe die Gewissheit gewonnen, dass ich es hier mit einem wahren Dichter zu tun habe.« Dann fügte sie hinzu, das habe ich bisher noch zu niemandem gesagt. Kaum vorstellbar. In einer kleinen Schule in Temuco im Süden Chiles treffen 1918 zwei Menschen aufeinander, die später beide den Nobelpreis für Literatur erhalten werden. Neftali Reyes, wie er noch heißt, ist jedenfalls ermutigt, schreibt Gedicht auf Gedicht. Er schickt sie an Blätter in Santiago de Chile, an Provinzzeitungen, an Jugendzeitschriften. Manche werden gedruckt. Er nimmt an literarischen Wettbewerben teil. Er ist entschlossen, veröffentlicht zu werden und nicht nur für die eigene Kladde zu schreiben. Correhuela, das Massenblatt aus Santiago, druckt 17 seiner Gedichte. Und auch in Claridad, einer linken Jugendzeitschrift, veröffentlicht er. Aber er muss seinen Namen ändern, denn sein Vater sieht nicht gern, dass er sich der Dichtkunst widmet. Er war 15 Jahre alt, als sein Vater ihm verboten hat, weiter zu dichten. Pablo Neruda war davon sicherlich sehr schockiert, aber er hat auch gewusst, er würde weiter dichten. Es war ihm klar, dass er ein Dichter war, sagt die Historikerin Maren Gottschalk, die eine Biografie über Neruda geschrieben hat. Und David Schidlowski erläutert, dass für den Vater Kunst nichts galt. Sein Sohn ein Künstler? Ich könnte sich ihn überhaupt nicht vorstellen. Es gibt sogar Berichte von der Schwester, dass der Vater die ersten Gedichte von Neruda vernichtet hat, verbrannt hat. So sucht und findet Ricardo Elisier Neftali Reyes Basualto ein Pseudonym. Sein Biograf Volodya Teitelbaum schreibt, das Wort Neruda fand er klangvoll. Der Name Pablo gefiel ihm. Um die Veröffentlichung meiner Verse zu vertuschen, suchte ich einen Nachnamen, der völlig unverdächtig war. In einer Zeitschrift fand ich diesen tschechischen Namen, ohne überhaupt zu wissen, dass es sich um einen vom ganzen Volk verehrten großen Schriftsteller handelte, den Verfasser herrlicher Balladen und Romanzen, dem Prag im Stadtteil Malastrana ein Denkmal errichtet hat. Das schreibt Pablo Neruda in seinen Memoiren »Ich bekenne, ich habe gelebt«. Er dachte, es sei ein Ausweg für einige wenige Monate. 35 Jahre später, in denen er sich völlig an seine neue Identität gewöhnt und seinen ursprünglichen Namen sogar aus unwillkürlichen Reaktionen und aus dem Unterbewusstseinsgedächtnis getilgt hatte, legalisierte er diesen Pablo Neruda, der den Neftali Reyes aus der Geburtsurkunde verdrängte und auslöschte. Soweit Volodya Teitelbaum. Neruda ist 15, 16 Jahre alt und proklamiert sich recht schrill zum Revolutionär. Seine Lyrik ist anklagend, seine Prosa ebenso. Wir nennen es Ausbeutung, Kapital, Unrecht, schreibt er in einem Zeitungsartikel. Die Zeitungen, die du in der Straßenbahn eilig liest, nennen es Ordnung, Recht, Vaterland und so weiter. Vielleicht kommst du dir schwach vor. Nein, hier stehen wir, die wir nicht mehr allein sind, die wir wie du sind und wie du ausgebeutet. Und leidend, aber Rebellen. Grund zur Rebellion gibt es im Chile der frühen 1920er Jahre, als Neruda zum Studium nach Santiago zieht, genug. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Arbeitsbedingungen und die Löhne sind mies und Streiks und Proteste werden brutal unterdrückt. Im Februar 1921 schießen Truppen in der Salpetermine San Gregorio bei Antofagasta Arbeiter zusammen, die sich dort versammelt hatten. 500 Tote werden beklagt. Und auch Politiker wie Präsident Arturo Alessandri Palma, der als gemeinschaftlicher Kandidat der Radikalen und der Liberalen Partei sowie der Sozialistischen Arbeiterpartei gewählt wird, versprachen zwar im Wahlkampf viel, setzen aber nur halbherzige Sozialreformen durch. Von dieser Zeit an mischte sich in Abständen die Politik in meine Dichtung und in mein Leben. Ich konnte meinen Gedichten nicht die Tür zur Straße verriegeln, wie ich meinem Dichterherzen auch nicht die Tür zur Liebe verriegeln konnte, zum Leben, zur Freude und zur Trauer. Neruda macht Abitur. Er wollte raus. Neruda ist in der Provinz geboren. Und er wollte raus aus dieser Begrenztheit, sagen wir so, der Provinz. Offiziell studiert Neruda Französisch. Das hatte er dem Vater abbringen können. Doch das wirkliche Leben findet außerhalb der Seminarräume und Vorlesungssäle der Universität statt. Neruda wohnt am Rande eines Viertels, in dem Prostitution und Kriminalität herrschen. Wir Studentendichter führten ein ausschweifendes Leben. Ich arbeitete in meinem Zimmer, schrieb mehrere Gedichte am Tag und trank dazu ungezählte Tassen Tee, den ich mir selber braute. Doch außerhalb meines Zimmers und meiner Straße zog das turbulente Leben der Schriftsteller jener Zeit mich besonders an. Diese trafen sich nicht in Cafés, sondern in Bierkellern und Tavernen. Unterhaltungen und Verse machten die Runde bis zum Morgengrauen. Mein Studium hatte das Nachsehen. Nächtelang diskutiert er über Politik und Dichtkunst. Alles ist neu, alles ist aufregend. Die Kneipen, das Leben der Bohème, auch wenn er nicht weiß, wovon er den Tee, den Rotwein, den Schnaps oder die Empanadas bezahlen soll. Denn der Vater, der gemerkt hat, dass Neruda nicht sehr pflichtbewusst studiert, streicht ihm bald den monatlichen Unterhalt. Zu dritt wohnen sie auf einer Bude, rauchen sich das Zimmer warm, sparen sogar am Kerzenlicht, tragen am Monatsende ihre wenigen Habseligkeiten ins Pfandhaus, leihen sich Geld und werfen es großzügig unter die Leute, wenn sie welches haben. Es ist ein Leben teilweise im Rausch, schnell und gefährlich, auch gedankenlos. Manch Freund überlebt es nicht. Neruda, der schüchterne junge Mann vom Lande, ändert sich in der Großstadt. Meine regenhafte Schwerfälligkeit, meine hartnäckige Versonnenheit dauerte unnötig lang. Als ich in die Hauptstadt kam, gewann ich langsam Freunde und Freundinnen. Je weniger wichtig sie mich nahmen, desto leichter schenkte ich ihnen meine Freundschaft. 4 Jahre dauert das Studium. Er reißt es runter. Einen akademischen Abschluss erwirbt er nie. Er nutzt die Zeit anders, Französisch zu lernen und zu verstehen, Apollinaire, Baudelaire, Mallarmé und Rimbaud zu verschlingen. Zwischendrin schreibt er Artikel, Aufsätze und Rezensionen für Claridad, die Beilagen der großen Tageszeitungen wie El Mercurio und La Nation. Er übersetzt Texte von Walt Whitman und Rainer Maria Rilke und schreibt und schreibt. Mit der Wut des Schüchternen floh ich in die Poesie. Ich verfasste 3, 4, 5 Gedichte am Tag. Er kämpft um Anerkennung, darum ein Dichter zu sein, auch gedruckt zu werden. Das ist nicht einfach, denn mit Literatur, mit Lyrik insbesondere, kann man kaum Geld verdienen. Noch weniger mit denen unbekannter Autoren. So veröffentlicht Neruda sein erstes Buch 1923 im Selbstverlag. Um die Druckkosten zu bestreiten, erlebte ich täglich Niederlagen und Siege. Meine spärlichen Möbel wurden verkauft. Zur Pfandleihe wanderte eilends die Uhr, die mein Vater mir feierlich geschenkt hatte. Eine Uhr, die er mit 2 verschränkten Fähnchen hatte bemalen lassen. Der Uhr folgte meine schwarze Dichtertracht. Der Drucker war unerbittlich. Und als endlich die Auflage gedruckt und gebunden war, sagte er mit finsterer Miene, bevor hier nicht alles bezahlt ist, geht hier kein Exemplar raus. Der Kritiker alone spendete großzügig die letzten fehlenden Pesos, die alsbald im Schlund des Druckers verschwanden. Dann trat ich mit geschulterten Büchern und zerrissenen Schuhen, aber wahnsinnig vor Freude, auf die Straße. Crepuscolario, Abenddämmerung, heißt der erste Gedichtband, den der 19-Jährige herausbringt. Diese Minute, in der druckfrisch und papierzart das erste Buch erscheint, diese berückende, berauschende Minute mit den Tönen flatternder Flügel und der ersten Blüte, die sich entfaltet in der eroberten Höhe, diese Minute gibt es nur einmal im Leben eines Dichters. Die Liebe ist Katalysator der Dichtung. Neruda verliebt sich, leidet, schmachtet, verehrt und schreibt. Heute Nacht kann ich die trübsten, traurigsten Verse schreiben. Schreiben etwa, mit Sternen übersät ist das Dunkel, und blau gefroren zittern weit entfernte Gestirne. Der Wind der Nacht zieht seine Kreise am Himmel und singt. Heute Nacht kann ich die trübsten, traurigsten Verse schreiben. Ich liebte sie, und manchmal hatte auch sie mich gerne. In Nächten so wie diese hielt ich sie in den Armen, küsste sie viele Male unterm endlosen Himmel. Sie liebte mich und manchmal hat auch ich sie gerne. Die gleiche Nacht, und weißlich schimmern dieselben Bäume, aber wir, die von damals, wir sind nicht mehr dieselben. Ja, ich liebe sie nicht mehr, doch wie liebte ich damals? Zum Wind lief meine Stimme, um an ihr Ohr zu rühren. Jetzt hat sie wohl ein anderer. Wie einst, ehe ich sie küsste, den hellen Leib, die Stimme, die großen, großen Augen. Ja, ich liebe sie nicht mehr, liebe sie vielleicht doch noch. So kurz dauert die Liebe und so lang das Vergessen, denn in Nächten wie dieser hielt ich sie in den Armen. Mein Herz kann es nicht fassen, dass ich sie nicht mehr habe. Mag's auch der letzte Schmerz sein, den ich durch sie erleide, sind's auch die letzten Verse, die ich für sie nun schreibe. Das 20. Gedicht aus dem Band 20 Liebesgedichte und ein Lied der Verzweiflung, den Neruda 1924 veröffentlicht. Das Bändchen ist zunächst ein nur bescheidener Erfolg. Doch das ändert sich bald. Jeder und jede liest es. Das ist der berühmteste Buch von ihm, der jede Spanier, jede spanisch sprechende Mensch zu seiner Freundin rezitiert, sagen wir so. Ne? Der Vargas Llosa erzählt zum Beispiel, dass er ganz jung war, dass er das gelesen hat. Und er war fasziniert davon, so wie alle spanisch sprechenden. Ne? Wahrscheinlich ist das Buch in jeder spanischsprachigen Buchhandlung weltweit zu finden. Und wahrscheinlich hat Volodya Teitelbaum recht, wenn er schreibt: 20 Liebesgedichte ist in Lateinamerika das von Verliebten am meisten gebrauchte und missbrauchte Buch. Leib eines Weibes, weiße Hügel, weißblanke Schenkel, du gleichst der Welt, so weit und willig, wie du dich hingibst. Mein wilder Bauernkörper durchgräbt dich, unterhöhlt dich und lässt das Kind entsteigen aus der Tiefe der Erde. Damit du mich erhörst, machen sich meine Worte manchmal so zart wie die Spuren der Möwen auf dem Strand. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Ich will mit dir machen, was der Frühling mit den Kirschbäumen macht. Auszüge aus den Gedichten 1, 5 und 14. Der Grund für den Erfolg der 20 Liebesgedichte? Neruda findet offensichtlich eine Sprache, die Gefühle, Leidenschaft, Liebeswahn und Erotik verbindet. Neruda schreibt nicht, der Konvention entsprechend, über romantisches Schmachten, nichts von Heiraten und ewiger Treue und Kinderwunsch und trautem Familiendasein in der Vorstadt, was dem Leben Sinn verleihen kann, aber auch Langeweile. Er bleibt offen, frei und ungezähmt und verwundbar. Es la hora de partir. La dura y fría hora. Es ist Zeit für den Abschied, die harte, kalte Stunde, welche die Nacht fixiert hat auf jeder Fahrplantafel. Des Meeres lauter Gürtel legt sich nun um die Küste. Kalte Sterne erscheinen, schwarze Vögel entfliegen. Verlassen wie die Molen in früher Morgenstunde. Nur der zitternde Schatten krümmt sich in meinen Händen. Ach, schon jenseits von allem. Ach, schon jenseits von allem. Es ist Zeit für den Abschied, o Verlassener. Philologen und Biografen haben viel darüber spekuliert, welches Gedicht von welcher Frau inspiriert wurde. Man kann froh darüber sein, dass Neruda erst 20 Jahre alt ist, als er seine 20 Liebesgedichte und ein Lied der Verzweiflung veröffentlicht. Das schränkt die Auswahl doch ein. Ich habe ihm eine Erklärung für jedes einzelne meiner Liebesgedichte versprochen. Ich hatte dabei vergessen, dass Jahre darüber hinweggegangen sind. Nicht, dass ich jemanden vergessen hätte, aber wenn ich es recht bedenke, was hätten Sie von Namen, die ich nennen würde? Was hätten Sie von zwei schwarzen Zöpfen zu einer bestimmten Dämmerstunde? Was hätten Sie von großen Augen im Regen im August? So zitiert Volodya Teitelbaum den Dichter. Und er berichtet von Albertina Rosa Azucar, die Neruda am Pädagogischen Institut in Santiago zu Beginn seines Studiums kennenlernt. Studierst du? Ich nicht. Ich ordne die Originale meines Buches. 20 Liebesgedichte und ein Lied der Verzweiflung. Darin ist vieles für meine so entfernte Kleine. So Neruda kurz vor der Drucklegung des Buches an Albertina. Es ist nicht der einzige Brief, den er ihr sendet. Es werden in den folgenden Jahren Hunderte. Sie zeugen von einer großen Liebe, einer unglücklichen Liebe, die mal erwidert, mal ignoriert wird. Und bei der Neruda immer der Fordernde ist und mehr will. Der fleht und bettelt, verlangt und auf sie eindringt, der sich trennt, wieder zurückkehrt, der auf Antwort wartet, sie tröstet und leidet. Es gibt nämlich einen Moment, wo man nicht mehr kann. Ich denke an dich, gehe fröhlich zum Postempfang und wenn ich das tägliche Fehlen deiner Worte merke, begreife ich die traurige Wirklichkeit. Wer bist du? Und ich? Wer bin ich? Was schert dich, was ich tue oder leide? Was bin ich für dich? Vielleicht tief drinnen? In der verborgensten Wahrheit nichts. Etwas dir Fremdes, ein Mann, der, wenn er bei dir ist, gestikuliert, redet, sich entfernt, sich nähert. Ein Mann, vor dem du deine klarsten Gedanken verborgen hast. Ein Mann, der dich fast wie eine Puppe behandelt hat und manchmal den Wunsch verspürt, sie zu zerbrechen. Es ist eine Liebe unter einem ungünstigen Stern. Die Familie bestimmt Albertinas Schicksal. Die Eltern sind Lehrer. Sie soll ebenfalls Lehrerin werden. Als in Concepción eine Hochschule eröffnet, verlangen sie, dass Albertina von Santiago dorthin wechselt, da sie so näher am Heimatort ist. Sie fügt sich notgedrungen. Und Pablo und Albertina sind nun 500 Kilometer voneinander getrennt, ohne Perspektive, einander häufig zu sehen. Seine Liebe überdauert auf dem Briefpapier. Allerdings auch nicht ewig. Oder doch? Wie heißt es im 20. Liebesgedicht? Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Ja, ich liebe sie nicht mehr. Liebe sie vielleicht doch noch. So kurz dauert die Liebe und so lang das Vergessen. Neruda führt ein selbstzerstörerisches Leben. Er säuft mit Freunden, malt Weinflaschen in seine Briefe. Sein Dichterfreund Joaquín Cifuentes Sepúlveda begeht Selbstmord aus unglücklicher Liebe. Andere sterben an Tuberkulose, verfallen komplett dem Alkohol oder infizieren sich bei Prostituierten. Das Leben in der Bohème ist ein Rausch, aber keine Lösung. Zudem, der aufstrebende Dichter hat zwar zwei Bücher veröffentlicht und sich damit auch, zumindest in Kennerkreisen, einen gewissen Ruhm erworben. Doch der allein füllt nicht den Bauch. Wirtschaftlich geht es Neruda immer noch eher schlecht. Das Monatseinkommen ist unsicher. Er pendelt zwischen Santiago und Valparaíso, wo Freunde leben, verliebt sich in die Stadt, über die er später schreiben wird. Ich liebe Valparaíso. Alles, was du umschließt, alles, was du ausstrahlst, Braut des Ozeans, weiter noch als dein tauber Nimbus reicht. Ich liebe dein ungestümes Licht, mit dem du in der Meernacht dem Seemann zur Hilfe eilst Und dann bist du der Orangenblüte schönste, die Lichte, Nackte, Feuer und Nebel, Königin aller Küsten der Welt, wahrhaft Mittelpunkt der Wogen und der Schiffe. Du warst immer in mir wie der Mond oder wie im Hochwald des Windes Flug. Ich liebe deine strafbaren Gässchen, deinen Dolchmond über den Hügeln und auf deinen Plätzen mit Blau, den Frühling kleidend, das Schiffsvolk. Vielleicht erwacht da das Fernweh beim Blick auf die anrollenden Wellen des Pazifik, beim Blick auf die Schiffe aus aller Herren Länder. Neruda sieht eine Chance. Raus aus Santiago, raus aus Chile. Er bewirbt sich als Honorarkonsul und wird genommen. Das ist aus zwei Gründen nicht verwunderlich. Zum einen entspricht das einer Tradition in Chile und Lateinamerika. Zum anderen sind Honorarkonsuln, anders als normale Diplomaten, schlecht bezahlt. Sie vertreten ihr Land, überwachen irgendwelche Handelsabkommen, wenn es denn Handel gibt, beglaubigen Urkunden, wenn es denn welche zu beglaubigen gibt, und werden dafür bezahlt, was sie tun. Die Pauschale ist gering, und so setzen lateinamerikanische Regierungen ab den 1920er Jahren gern arme Intellektuelle auf diese Posten. Auch Gabriela Mistral war für Chile als Honorarkonsulin tätig. Er ist zuerst nach Rangoon gegangen. Ne? Er wusste überhaupt nicht, wo Rangoon ist. Obwohl oder vielleicht, weil er keine Ahnung hat, wo es liegt. Neruda schildert in seinen Memoiren, dass man ihm im Außenministerium in rasender Eile eine Reihe von möglichen Einsatzorten an den Kopf warf. Städtenamen, die er alle noch nie gehört hatte. Er war nur in der Lage, sich genau einen Ortsnamen zu merken. »Wohin wollen Sie gehen, Pablo?« fragte der Minister. »Nach Rangoon«, antwortete ich ohne Zaudern. Auf nach Burma. Im Juni 1927 bricht Neruda auf. Nicht allein. Er wird von seinem Freund Alvaro Hinojosa begleitet. Es ist eine wilde Tour, die das Ziel nicht auf direkter Linie ansteuert. In Buenos Aires tauschen die beiden das vom Staat finanzierte Erste-Klasse-Ticket für das Schiff nach Lissabon in zwei Tickets der dritten ein. Von Lissabon geht es schnell nach Madrid, dann zum Ziel ihrer Träume, Paris. Wir verschwanden in der dampfenden Menschenmenge des Montparnasse unter Argentiniern, Brasilianern, Chilenen. Unsere südamerikanische Kolonie trank Cognac, tanzte Tango und wartete nur auf die geringste Gelegenheit, einen riesengroßen Streit vom Zaun zu brechen und sich mit jedermann anzulegen. Für uns, Provinzbohemians Südamerikas, bestanden Paris, Frankreich und Europa aus 200 Metern und zwei Ecken. Montparnasse, La Rotonde, Le Dôme, La Coupole und drei oder vier weiteren Cafés. Es sind vier Tage im Rausch. Verkatert geht es nach Marseille, dort wieder aufs Schiff. Die beiden schreiben Liebesbriefe für die französischen Matrosen, wobei für diese wichtiger als der Inhalt die Maschinenschrift ist. Und über Port Said, durch den Suezkanal, über Djibouti und Sumatra gelangen sie nach Shanghai. Wichtig war, das Nachtleben von Shanghai kennenzulernen. Übel beleumdete Städte ziehen an wie vergiftete Frauen. Shanghai tat uns beiden seinen nächtlichen Mund auf. Aus halbdunklen Ecken tauchten spindeldürre Russinnen der Zarenzeit auf, die jenen baten, man möge sie zu Champagner einladen. So durchliefen wir 6 oder 7 dieser Orte der Verlorenheit, wo man nichts verlor als seine Zeit. Was so nicht stimmt. Neruda und Alvaro verlieren außerdem ihre gesamte Barschaft. Denn sie werden auf dem Weg zurück zum Schiff ausgeraubt. Nur Papiere und Pässe bleiben ihnen. Von nun an gestaltet sich die Reise trister. Ohne Geld erreichen sie Yokohama. Dort müssen sie lange in billigen Herbergen auf das aus Chile angewiesene Geld warten, weil Nerudas Amtskollege keine Anstalten macht, bei der Bank nachzufragen. Endlich ist Geld da und es geht weiter nach Singapur. Wieder sind die Freunde pleite und erneut gibt es zunächst keine Hilfe durch das Konsulat. Schließlich können sie sich erneut einschiffen. Vom Deck des Schiffes aus, das in Rangoon einlief, sah ich den riesigen goldenen Trichter der großen Pagode Sveidagon aufragen. Ein breiter, schmutziger Fluss mündete dort. Dieser Fluss hat den schönsten Namen aller Flüsse der Welt, Irrawaddy. An seinen Wassern begann mein neues Leben. Als Konsul in Rangoon ist nicht viel zu tun. Alle paar Monate kommen Kisten mit Paraffin und Tee aus Kalkutta, die weiter nach Chile reisen. Dann vergleicht Neruda unwillig Frachtlisten mit Kisteninhalten, stempelt Frachtbogen auf Frachtbogen und legt danach wieder Amtssiegel und Stempelkissen beiseite und streift durch die Stadt. Staunt über die bunten Märkte und die zigarrenrauchenden Frauen, wagt sich in Opiumlokale, ist fasziniert vom strahlenden Orange der buddhistischen Mönchskleidung, er, der aus dem regennassen Süden stammt, wo der Regen alles Licht so oft gräulich einfärbt. Er wechselt die Arbeitsorte. Von Rangoon geht er nach Colombo, dann nach Batavia und schließlich nach Singapur. Zweierlei bleibt gleich. Er kann sich nicht in die Kolonialgesellschaft einfügen, weil er deren Dünkel ablehnt und sie sein Leben nicht standesgemäß findet. Neruda bleibt nicht unter Konsuln, er treibt sich auf der Straße im Leben herum. Das Zweite resultiert daraus. Neruda führt ein einsames Leben. In seinen Memoiren schreibt Neruda: Die Einsamkeit war etwas Hartes, wie die Wand eines Gefängnisses, an der du dir den Schädel einrennen kannst, ohne dass dir jemand zu Hilfe eilt. Du magst noch so schreien und weinen. Vielleicht schreibt sich Neruda aus der Einsamkeit heraus. Schon auf der Schifffahrt hat er mit einem neuen Buch, einem neuen Gedichtzyklus angefangen. Aufenthalt auf Erden nennt er die Sammlung, die er später fortschreiben wird. Es werden insgesamt 3 Bände. In Walking Around packt der damals ungefähr 27-jährige Neruda Einsamkeit, Überdruss und Sinnlosigkeit in beklommen machende Bilder. Eine Einsamkeit, die ihn, wie man sehen wird, in viele Liebesbeziehungen treiben wird. Es kommt vor, dass ich müde bin, Mensch zu sein. Es kommt vor, dass ich in die Schneiderstuben, in die Kinos gehe, schlapp und undurchdringlich wie ein Schwan aus Filz, der in einem Gewässer aus Ursprung und Asche schwimmt. Der Geruch der Frisiersalons lässt mich laut aufweinen. Ich begehre einzig eine Ruhe wie Stein oder Wolle. Ich mag keine Geschäfte mehr noch Gärten sehen, keine Waren, weder Brillen noch Fahrstühle. Es kommt vor, dass ich meiner Füße und Nägel überdrüssig bin und meines Haares und meines Schattens. Es kommt vor, dass ich müde bin, Mensch zu sein. Und dennoch wäre es herrlich, einen Notar mit einer ausgerauften Lilie zu erschrecken oder eine Nonne mit einer Ohrfeige umzubringen. Es wäre schön, mit grünem Messer durch die Straßen zu laufen und Schreie auszustoßen, bis man vor Kälte tot umfällt. Ich mag nicht mehr Wurzel sein, in der Finsternis schwankend, ausgestreckt, zitternd vor Schlaf, abwärts immer ins nasse Eingeweid der Erde, saugend und sinnend, essend Tag um Tag. Ich mag so viel Unheil nicht für mich. Ich mag nicht weiter Wurzel sein und Grab, verlassener Schacht, Kellergewölbe voll von Toten, Kälte starr und vor Leid zugrunde gehend. Darum flammt, so er mich kommen sieht, mit meinem Kerkergesicht, der Montag wie Erdöl auf, und in seinem Ablauf heult er wie ein wundes Rad und macht Schritte heißen Bluts der Nacht entgegen. Und er treibt in manche Winkel mich und manche feuchte Hausung in Spitäler, wo die Knochen aus den Fenstern herauskommen, in mancher Schusterstube, die nach Essig riecht, in Straßen schrecklich wie Schlünde der Erde. Schwefelfarbene Vögel gibt es mit grässlichem Gedärm, die an den Türen der Häuser hängen, die ich hasse. Gebisse gibt es, die man in einer Kaffeekanne vergaß, Spiegel, die hätten weinen sollen vor Scham und Entsetzen. Schirme gibt es allerorts und Gifte und Nabel. Und ich schlendere gelassen umher mit Augen, Schuhen, Wut, Vergessen. Ich gehe vorüber, durchschreite Amtsstuben und orthopädische Läden und Höfe, wo an einem Draht Wäsche hängt, Beinkleider, Handtücher und Hemden, die langsame, schmutzige Tränen weinen. Ist für ihn ein Zustand, in dem er besonders wach, lebendig, verletzlich, ganz nah bei sich ist, sehr schöpferisch. Er braucht die Liebe, das Gefühl zu lieben, ob glücklich oder unglücklich. Sicherlich war er auch verliebt in dieses Gefühl der Liebe, weil es ihn eben so angestachelt hat, so wach gemacht hat. Ich denke, dass er auch einfach ein großer Liebender war, jemand, der für sein Glück immer die Auseinandersetzung, die Nähe zu einer Partnerin brauchte und der dann auch alles gegeben hat. ...1930 zieht Neruda nach Batavia, ins heutige Jakarta. Und nun lassen wir die chronologische Erzählung eine Zeit lang ruhen und widmen uns einem Thema, das in der ersten Stunde kurz schon anklang. Neruda und die Frauen. Neruda und die Liebe. In allen seinen Beziehungen ist er immer ganz nah dran am Leben, an der Existenz, an sich. Und natürlich ist man im Unglück auch besonders nah dran. Und Neruda kostet das auch sehr aus, sagt Nerudas Biografin Maren Gottschalk. Es beginnt mit Albertina, der er Brief auf Brief aus Asien schreibt. Er schmachtet sehnsüchtig danach, dass sie ihm antwortet, dass sie ihn erhört. Neruda inszeniert seine Briefe an sie. Es ist ein süßer Genuss, die Sehnsucht zu beschwören. Aber das trägt nicht ewig. Zwischendrin hat er Affären und sammelt namenlose Geliebte. Seine Memoiren geben sehr stolz davon Zeugnis. Er berichtet dann aus Ceylon, aus seiner Zeit, als er Konsul war, eher protzend, wie viele Frauen durch sein Bett gegangen sind in allen Hautfarben. Das ist nicht sehr sympathisch. Und es gibt in Rangoon angeblich eine flammende Affäre mit Josie Bliss, voller Leidenschaft und Eifersucht. Man weiß nicht genau, wer das war, ob das eine erfundene Geschichte oder nicht. Es gibt Leute, die bis heute suchen. Die süße Josie Bliss hatte sich in den Kopf gesetzt, sich bis zur krankhaften Eifersucht in mich zu verlieben. Ihr Temperament trieb sie bis zu wilder Raserei. Sie hegte Eifersucht und Widerwillen gegen die Briefe, die von weit her zu mir kamen. Manchmal weckte mich ein Licht, ein Gespenst, das hinter dem Moskitonetz herumgeisterte. Sie war es, weiß gekleidet, ihr einheimisches, langes, geschliffenes Messer schwenkend. Sie war es, die volle Stunden mein Bett umschlich, ohne sich zu meiner Ermordung zu entschließen. Neruda verlässt sie heimlich, als er nach Ceylon versetzt wird. Noch auf dem Schiff verarbeitet er angeblich alles literarisch. Er schreibt ein Gedicht, der Tango des Witwers, das so beginnt. O Boshafte! Nun wirst du den Brief gefunden haben, nun wirst du schon geheult haben vor Wut und wirst die Erinnerung an meine Mutter besudelt haben, sie eine verkommene Hündin nennend und Mutter von Hunden. Ein Gedicht, das zwischen Angst und Sehnsucht schwankt, zwischen Furcht und Begehren und wie jedes Liebesgedicht Nerudas ihn selbst in den Mittelpunkt stellt. Nicht die Geliebte. Die Liebesgedichte gehen eben ganz stark von dem eigenen Begehren aus und lassen die angesprochene Geliebte in ihrer Komplexität, vielleicht in ihrer Partnerschaftlichkeit wenig erscheinen, sagt Jenny Haser. Aber sie sieht Neruda da auch als Teil einer literarischen Überlieferung. Das ist jetzt aber auch nicht so was Besonderes in Neruda, würde ich sagen, sondern das ist eine europäische Tradition mindestens, die bis Petrarca zurückgeht, wo auch der Lobgesang auf die Schönheit der Geliebten in einzelnen Körperteilen im Grunde durchexerziert wurde. Was einschließen kann, dass man die Frau nicht mehr als Persönlichkeit wahrnimmt, sondern nur als Hülle zur Befriedigung des eigenen Begehrens, der eigenen Lust. Zu allem entschlossen packte ich sie eines Morgens herrisch am Handgelenk und blickte ihr ins Gesicht. Ohne Lächeln ließ sie sich von mir führen, und schon lag sie nackt auf meinem Bett. Die Begegnung war die eines Mannes mit einer Statue. Die ganze Zeit hielt sie die Augen offen, ungerührt. Sie verachtete mich mit Recht, schreibt Neruda in seinen Memoiren. Der Vorwurf, dass Neruda eine Frau vergewaltigt habe, ist natürlich sehr schwer und ein sehr dunkler Fleck auf seinem Leben. Wir können heute diese Frau nicht mehr fragen, wie es genau war. Wir können ihn nicht mehr fragen, aber nach seinem Bericht war es auf jeden Fall eine Art von Nötigung oder sexueller Gewalt. Also das, was wir Vergewaltigung nennen. Ich glaube, dass das in einem ganz großen Spannungsverhältnis steht zu diesem ethischen Anspruch, der in anderen Gedichten hier eingenommen wird, in dem Neruda oder das lyrische Ich für gerade die Marginalisierten, für vulnerable Personen, für die Indigenen, für die Unterdrückten, der Kolonisierung, für arme Bevölkerungsschichten und so weiter Partei einnimmt. Also das ist, glaube ich, eine Diskrepanz und eine Spannung, um die man nicht mehr herumkommt, wenn man sich heute mit Neruda beschäftigt. Musste Neruda in den Memoiren an gleicher Stelle die körperliche Schönheit der Frau so ausführlich loben und beschreiben? Eine Beschreibung, die im Zitat oben ausgelassen wird. Dient das der Selbstentschuldigung? Sie lag nackt auf seinem Bett. Sie wird sich nicht freiwillig ausgezogen haben. Sie bleibt namenlos, wie einige andere seiner Geliebten. Was die Kritiker und Kritiker an dieser Memoirenstelle ja so entzürnt, ist, dass jegliche Selbstreflexion da auch zu fehlen scheint. Ja, es gibt die Selbstverurteilung, sie verachtete mich zu Recht. Es wird doch relativ lakonisch erzählt. Vielleicht tragen die Memoiren ja deshalb den Titel »Ich bekenne, ich habe gelebt«, dass sich Neruda sozusagen mit sehr großer Offenheit als Mensch mit Fehlern darstellt. Wobei es ja auch eine gewisse Koketterie mit sich bringt. Also sozusagen bewusst auch gegenüber den Kritikern eine Verteidigung. Ich weiß nicht, ob es ein Ich habe nichts bereut ist, aber so könnte man es vielleicht auch lesen. Und Jenny Haase berichtet, dass schon 2015 die Künstlerin Carla Morena Saldias einen Blog unter dem Titel »Ich bekenne, ich habe vergewaltigt« schrieb, der auf die Episode in Nerudas Memoiren anspielt. Spannend ist aber, dass aus feministischer Perspektive gerade auch die Liebesgedichte ins Zentrum gerückt sind, wegen dieses sehr männlichen Blicks, unter anderem gerade auf den feministischen Demonstrationen Neruda Callate tu, also auf Deutsch Neruda, schweig du oder halt du die Klappe. Das bezieht sich auf das Gedicht 15 aus den 20 Liebesgedichten, in dem es unter anderem heißt: Me gustas. Cuando callas, porque estás como ausente. Mir gefällt's, wenn du schweigst, als wärst du in der Ferne. Mir gefällt's, wenn du schweigst, als wärst du nicht zugegen. Du gefällst mir im Schweigen, denn da bist du wie Ferne. Genug geschwiegen. Das kann man sicherlich unterschiedlich interpretieren und wurde auch unterschiedlich interpretiert. Das Spannende ist aber, dass Neruda eben zu dieser Figur wurde, die zum symbolischen, machistischen, chilenischen oder auch lateinamerikanischen Mann sozusagen und auch toxischen zur toxischen Männlichkeit vielleicht geworden ist in diesen Demonstrationen. Das finde ich schon bemerkenswert, wie sich diese Figur auch in den letzten Jahren da gewandelt hat in der chilenischen und lateinamerikanischen Öffentlichkeit. Der Sprechgesang El Violador Eres Tú stammt von chilenischen Künstlerinnen des feministischen Kollektivs Las Tesis. 2019 zunächst auf Demonstrationen in Valparaíso und dann Santiago de Chile zu hören, wurde er bald in ganz Lateinamerika und schließlich weltweit bekannt. Das Patriarchat ist ein Richter, der uns dafür verurteilt, dass wir geboren wurden. Und unsere Strafe ist die Gewalt, die ihr nicht seht. Das Patriarchat ist ein Richter, der uns dafür verurteilt, dass wir geboren sind. Und unsere Strafe ist die Gewalt, die ihr seht. Es ist Femizid. Straffreiheit für meinen Mörder. Es ist das Verschwinden. Es ist Vergewaltigung. Und die Schuld war nicht meine. Egal, wo ich war. Egal, wie ich mich kleide. Der Vergewaltiger warst du. Der Vergewaltiger bist du. Nerudas Memoiren. Innerhalb von 10 Seiten passiert viel. Die Affäre mit Josie Bliss, die Vergewaltigung, ein sexuelles Abenteuer an Bord des Schiffes, das sie nach Singapur bringt. Und dann, sehr unvermittelt, diese Textstelle. Ich dachte daran, zu heiraten. Ich hatte eine Kreolin kennengelernt, besser gesagt eine Holländerin mit ein paar Tropfen malaiischen Blutes, die mir sehr gefiel. Sie war eine hochgewachsene, sanfte Frau, die der Welt der Künste und der Literatur völlig fernstand. Und dann folgt ein Einschub in Klammern. Mehrere Jahre später sollte meine Biografin und Freundin Margarita Aguirre über diese Ehe schreiben. Neruda kehrte 1932 nach Chile zurück. 2 Jahre vorher hatte er in Batavia Maria Antonietta Achenar geheiratet, eine junge in Java ansässige Holländerin. Sie ist sehr stolz darauf, die Frau eines Konsuls zu sein und hat von Amerika eine ziemlich exotische Vorstellung. Sie spricht kein Spanisch und beginnt es zu lernen. Doch fraglos ist es nicht nur die Sprache, die sie nicht lernt. Trotz allem ist ihre gefühlsmäßige Bindung an Neruda sehr stark und man sieht die beiden immer zusammen. Maruca, so nennt Pablo sie, ist sehr groß, langsam, feierlich. 8 zitierte Zeilen in den Memoiren. Später ein Gedicht, in dem er sich fragt: Warum hab geheiratet ich in Batavia? Ritter war ich ohne Schloss, Reisender wieder das Recht, Mensch ohne Kleidung und Geld, Fahrender, reiner Idiot. Das ist eine der von meiner Meinung nach traurigsten oder dunkelsten Kapitel in Nerudas Leben. Warum hab geheiratet ich in Batavia? Dafür gibt es eigentlich keine Erklärung, nur Vermutungen. Eine der größten Vermutungen ist, dass sie schwanger geworden ist. Weil er einen Brief an seinen Vater schreibt, dass er musste Ärzte oder Gynäkologen nach Hause bringen, um seine Frau zu behandeln. Ich gehe davon aus, dass sie schwanger war und das Kind verloren hat. 1933 wird sie erneut schwanger. Und im August 1934 wird Nerudas Tochter geboren. Er freut sich sehr. Die Tochter ist aber krank. Er hatte Wasserkopf, wie man auf Deutsch sagt. Und die Entfernung zwischen den beiden Eltern wird immer größer. Man muss es so sagen. Neruda trennt sich radikal von seiner Frau. Die beiden leben in Madrid. Neruda trifft zur selben Zeit Delia del Carril, die besser zu seinem Bohemleben passt. Der Dichter Rafael Alberti stellt die beiden einander vor. Delia del Carril, Argentinierin aus schwerreicher Familie, Kommunistin, bekannt mit Fernand Léger, Pablo Picasso und der gesamten linken intellektuellen Welt Spaniens und Frankreichs. Delia war eine unerhört begabte Frau, auch politisch gesehen. Sie war eine Frau mit vielen Beziehungen, als er sie kennenlernte in Spanien. Es gibt keinen wichtigen Namen in der Kultur der 20er Jahre, die Delia nicht gekannt hat als Menschen, sagt Nerudas langjährige Freundin Aida Figueroa. Delia del Carril ist mit ihren 50 Jahren knapp 20 Jahre älter als Neruda. Dennoch, es ist anscheinend Liebe auf den ersten Blick. Um mit Delia del Carril zusammen zu sein, schickt seine Frau und die Tochter nach Barcelona. Vielleicht auch aus Sorge. Schließlich tobt der spanische Bürgerkrieg und Barcelona ist damals sicherer. Sie geht jedenfalls mit dem Kind zunächst nach Südfrankreich, dann nach Holland. Neruda verspricht, sie finanziell zu unterstützen, tut das aber nur unregelmäßig. Seine Tochter sieht er nur noch einmal, als er in Holland zu Besuch ist, bevor sie 1943 stirbt. Und als seine Frau dann nach Chile kommen möchte, sie hat als Ehefrau eines Chilenen die Chance, sagt Neruda nein. Er möchte nichts mehr mit Maria Antonietta Achenar zu tun haben. Warum hab geheiratet ich in Batavia? In seinen Memoiren taucht die Tochter überhaupt nicht auf. Eine Erklärung ist, dass die Tochter behindert ist. In Chile behindert, das war nicht nur Chile, das war überall, das ist nicht gut angesehen. Delia del Carril wird Neruda die nächsten 20 Jahre begleiten. Sie ist die Frau, die ihn intellektuell am meisten herausfordert und bildet. Sie diskutieren über Politik, über Kunst, treffen Schriftsteller und Maler, leben in der Pariser Bohème, reisen gemeinsam, engagieren sich im antifaschistischen Kampf. Es ist eine lange Liebe, geprägt von geistiger Auseinandersetzung. Eine individuelle Liebe, die sie auch als Teil der allgemeinen Menschenliebe verstehen. Beide stärken und stützen sich lange Jahre. Aber langsam schwindet die Leidenschaft. Schließlich kommt es zum Bruch. Neruda hat schon 1946 eine kurze Affäre mit Matilde Urrutia, einer chilenischen Sängerin. 3 Jahre später begegnen sie sich wieder und es beginnt eine Liebesgeschichte, die bis zu Nerudas Tod fortdauern wird. Zunächst heimlich, denn er will Delia weder kränken noch verlieren. Matilde reist dorthin, wo Neruda und Delia hinreisen. Sie treffen sich heimlich in Hotelzimmern. Dieser Hauch von Sünde, von Lüge, von Verstecken, von Verstellung war der größte Anreiz für unsere Liebe. Die verstohlenen Blicke über den Tisch hinweg, die Komplizenschaft in jeder Minute war etwas, was den Wunsch, zusammen zu sein, uns zu berühren, verstärkte. Und dieses Verlangen verzehrte uns, riss uns mit zu der Überzeugung, dass wir nicht mehr getrennt leben konnten, schreibt Matilde Urrutia später in der Rückschau. Neruda verfasst für sie Gedichte, die Verse des Kapitäns. Deine Füße. Cuando no puedo mirar tu cara, miro tus pies. Wenn ich dein Gesicht nicht betrachten kann, so betrachte ich deine Füße. Tus pies de hueso arqueado. Deine Füße aus gewölbtem Knochen. Deine kleinen, festen Füße. Yo sé que te sostiene. Ich weiß, dass sie dich tragen und dass dein liebliches Gewicht auf ihnen sich erhebt. Deine Taille und deine Brüste, der zwiefache Purpur deiner Kuppen, der Taubenschlag deiner Augen, die eben noch flogen, dein breiter Fruchtmund, deine rote Mähne, mein kleiner Turm, du. Aber ich liebe deine Füße, nur deshalb. Deshalb allein, weil sie über die Erde gewandert sind, über das Wasser, den Wind, bis sie zu mir gefunden. Die Gedichte erscheinen 1952 zunächst anonym in kleiner Auflage. Der Grund dafür: Lange Zeit wollte ich nicht, dass die Gedichte Delia kränkten. Delia del Carril, zarte Mitreisende, Faden aus Stahl und Honig, war 18 Jahre lang meine vorbildliche Gefährtin gewesen. Dieses Buch, in jäher und glühender Leidenschaft entstanden, würde ihr zartes Gefühl treffen wie ein Steinschlag. Neruda baut ein Haus für Mathilde und sich in Santiago, eine versteckte kleine Burg am Fuße eines Hügels im Stadtteil Bella Vista, nur wenige Kilometer vom Haus, in dem er mit Delia wohnt, entfernt. Er nennt es La Chascona, Lockenköpfchen, in Bewunderung ihrer wilden Mähne. Neruda war ständig verliebt. Er musste verliebt sein. Er hat es mir auch mal erklärt. Als die Krise stattfand und seine Frau Delia herausfand, dass er diese unerhörte Passion, diese Leidenschaft für Mathilde fühlte, da hat er mir gesagt, ich muss doch lieben. Ein Dichter muss lieben. Delia ist heutzutage meine Frau. Ich achte sie, ich respektiere sie, ich liebe sie gewissermaßen. Aber Leidenschaft kann ich für sie nicht mehr haben. Ich bin 50, sie ist 70. Und die Leidenschaft, die ich jetzt habe für Mathilde, die ist für mich unersetzlich. Ich kann nicht verzichten. Als Delia 1955 von Nerudas Liebesgeschichte mit Mathilde erfährt, trennt sie sich sofort von ihm. Sie geht für einige Zeit ins Ausland, kehrt dann nach Santiago zurück, reüssiert als Malerin und lebt, bis auf kurze Unterbrechungen während der Diktatur, im ehemals gemeinsamen Haus. Sie stirbt 1989 im Alter von 104 Jahren. Neruda und Mathilde heiraten 1966. Es gibt danach noch eine Affäre mit einer Cousine Mathildes. Aber im Kern gilt wohl, was Maren Gottschalk über Neruda und seine Liebesbeziehungen sagt. Was man gut erkennen kann, ist die Entwicklung von einem Mann, der überhaupt keine gleichberechtigte Beziehung führen konnte, zu einem Mann, der erwachsen genug war für eine gleichberechtigte Beziehung und Liebe. Und erst die dritte Frau, Mathilde Urrutia, bringt das alles zusammen. Partnerschaft, Liebe, Sexualität, Gleichberechtigung, Solidarität. Und da ist er sozusagen so erwachsen in der Mitte seines Lebens. Die Liebe geht nie verloren. Nie. Hört man, wie Eberhard Esche Nerudas Ode an die See also bespricht, entstanden um 1954, spürt man, wie sich bei Neruda auch ein Kochrezept mit Erotik, Liebe und Komik füllt, wenn Rezitator und Publikum sich das vom Text wünschen. Oder an die Seealsuppe. Im sturmdurchwühlten Meer von Chile lebt der rosenfarbene Seeal, der Aalgigant mit schneeigem Fleisch. Und in den chilenischen Kochtöpfen an der Küste kam zur Welt die reiche, kräftige, köstliche Suppe. Man bringt den enthäuteten Aal in die Küche. Seine fleckige Haut lässt sich abziehen wie ein Handschuh. Und da liegt er nun, nackt. Dieses Traubengebild des Meeres. Schon schimmert der Zarte in seiner Blöße, bereit für unsere Begier. Und mit der Seealsuppe sind wir am Meer. Als ich zum ersten Mal vor dem Ozean stand, war ich überwältigt. Dort tobte die Wut des großen Meeres. Da waren nicht nur die riesigen, schneeigen Wolken, die sich viele Meter über unseren Köpfen erhoben, sondern das Donnergetöse eines kolossalen Herzens, das Beben des Universums. Für 15 Jahre ist Neruda alt, als er das erste Mal den Pazifik sieht. Und schon früh erwacht sein Wunsch, dort ein Haus zu besetzen. 1939 kauft er ein Grundstück, etwa 50 Kilometer südlich von Valparaíso. Ana Albornoz hat lange als Fremdenführerin für die Fundación Neruda, die heute die Häuser Nerudas betreut, gearbeitet. Isla Negra ist ein kleines Dorf an der Küste Chiles. Übersetzt bedeutet schwarze Insel. Es ist nicht schwarz und es ist keine Insel. Es ist nur ein kleines Fischerdorf. Und er hat dort das Grundstück gekauft mit dem Ziel, ein Haus zum Schreiben zu bauen, also in Santiago zu leben, aber das Haus in Isla Negra als seinen Zufluchtsort zum Schreiben und in Ruhe die Inspiration zu haben. Ne? Drei Häuser besitzt Neruda. Isla Negra, dazu eins La Sebastiana in Valparaíso und eines in Santiago. Alle vollgestopft mit Kuriositäten. Galionsfiguren, Gemälde, alte Landkarten, Schiffstruhen und nautische Gerätschaften. Schnecken, tausende von ihnen. 15.000 Exemplare, alle säuberlich katalogisiert, wird er an seinem Lebensende besitzen. Ganze Flotten von Flaschenschiffen, bunte Flaschen und Gläser, aber auch Karussellpferde und Jagdtrophäen, afrikanische Fruchtbarkeitsgötter und russische Matrioschka-Puppen oder zwei riesige Schuhe, beides Rechte, die er einem Schuster abhandelt. In meinem Haus habe ich kleine und große Spielzeuge zusammengetragen, ohne die ich nicht leben könnte. Das Kind, das nicht spielt, ist kein Kind. Aber der Mann, der nicht spielt, hat für immer das Kind verloren, das in ihm lebte. Alle drei Häuser haben ihre eigene Persönlichkeit. Also Isla Negra als ein Schiff, La Sebastiana das Haus in der Luft, wie er sagte. Und La Chascona hat er am Füße des Cerro San Cristóbal gebaut und war tatsächlich ein Versteck. Ich errichtete das Haus, baute es zuerst aus Luft. Dann hisste ich in der Luft die Fahne und ließ sie hängen. Und alle drei Häuser haben eine Verbindung zum Meer. Isla Negra mit jedem Ausblick. La Chascona besitzt ein Wohnzimmer, das wie ein Leuchtturm aufragt. La Sebastiana ist ein Ausguck hoch über der Bucht von Valparaíso und bietet eine atemberaubende Rundumsicht über das bunte Häusermeer, den Hafen der Stadt und weit hinaus auf den Pazifik. Hier auf der Insel das Meer. Und wie viel Meer bricht hervor jeden Augenblick aus sich selber. Oh ja, sagt es, oh ja. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh ja, sagt es, im Blauen, im Schaum, im Wogenritt. Oh nein, sagt es, oh nein, kann nicht ruhig verharren. Meer heiße ich, wiederholt es, gegen einen Felsen schlagend, ohne ihn überzeugen zu können, dann mit sieben grünen Zungen, sieben grünen Haien, sieben grünen Tigern, sieben grünen Meeren, umwogt es ihn, küsst ihn, benetzt ihn und schlägt, seinen Namen wiederholend, sich an die Brust. Aus der Ode an das Meer. Das Gedicht ist nicht seltsam. Ich fühlte mich seltsam, als ich es Sie aufsagen hörte. Sagt der Briefträger Mario in Antonio Skármetas Roman Mit brennender Geduld, der 1994 mit Philippe Noiret verfilmt wurde. Und folgender Dialog entspringt. Mein lieber Mario, kannst du dich nicht etwas deutlicher ausdrücken? Ich habe nicht den ganzen Vormittag Zeit, deinen Worten zu lauschen. Ja, wie soll ich es Ihnen erklären? Als Sie das Gedicht aufsagten, gingen die Worte so hin und her, von her nach hin, wie das Meer eben. Ja, genau. Sie bewegten sich wie das Meer. Ja, das macht der Rhythmus. Und ich fühlte mich seltsam, weil mir von so viel Bewegung ganz schwindlig wurde. Dir wurde schwindlig? Genau. Ich fühlte mich wie ein Boot, das auf Ihren Worten schaukelte. Antonio Skármeta behauptet, dass Nerudas Poesie auf die Zuhörer eine körperliche Wirkung hat. Sie fühlen sich wie berauscht von einem geheimnisvollen Likör, von seiner monotonen, klapperschlangenhaft dahingleitenden Stimme, seinen hypnotischen Pupillen. Nerudas Stimme. Seinen Freund und Biografen Volodya Teitelbaum hatte sie auch beeindruckt. Er schreibt über eine Lesung Nerudas in Santiago: Eine Stimme schleppend, näselnd, gleichsam klagend. Der Ton änderte sich nicht. Er hauchte fast ohne Modulation, monoton, klagsam, als verteilte er Schlafmittel. Das war der Eindruck, den ich nach ein paar Minuten hatte. Die Lesung dauerte eine Stunde. Währenddessen erfuhr die Klangkurve nicht die geringste Wandlung. Doch nach einer Weile wirkte sie wie das Geräusch langsam fließenden Wassers, wie ein Hauch anderer Luft, weil die Worte einem dürstenden Geist eine Art berauschender Flüssigkeit zu trinken gaben. Neruda lebt da Anfang der 1930er Jahre wieder in Santiago de Chile. Allerdings bleibt er nicht lange. Das Außenministerium schickt ihn als Konsul zunächst nach Buenos Aires, dann 1934 nach Barcelona. Seine Amtskollegin in Madrid ist Gabriela Mistral, die aber bald ihren Posten in Spanien aufgeben muss. Der Grund? Sie soll die politische Neutralität als Konsulin verletzt haben. Neruda wird als Konsul dann zuständig für Madrid und Barcelona. Schon in Buenos Aires hat er Federico García Lorca kennengelernt, den er bewundert, den er liebt. Er war glücklich. Das war seine Gewohnheit. Das Glück war seine Haut. Und der führt Neruda in die Madrider Kreise ein. García Lorca ist gut befreundet mit Salvador Dalí, Luis Buñuel, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Miguel Hernández und vielen anderen. Die Männer waren entweder Freunde, Kameraden, Konkurrenten oder Feinde. Es gab ja auch damals sehr heftige Diskussionen in der Literaturwelt darüber, wie die richtige Poesie zu sein hat. Noch 1933 hatte Neruda seine poetische Konzeption so beschrieben. Ich war früher ein Anarchist. Und immer noch bleibt mir etwas von dem Misstrauen des Anarchisten gegenüber allen Formen des Staates, gegenüber der unreinen Politik. Aber ich glaube nicht, dass mein Standpunkt als romantischer Intellektueller von irgendeiner Bedeutung ist. Doch eines ist sicher, ich hasse die proletarische, die proletarisierende Kunst. Ich jedoch fahre fort, über Träume zu schreiben. Reine Dichtung statt schmutziger Politik. Von der Welt und den Menschen isoliertes Schreiben. Poesie pur. Doch in Madrid ändert sich Nerudas Auffassung. Denn die junge, 1931 gegründete Spanische Republik ist umkämpft. Das Land ist politisch gespalten, die soziale Lage desaströs. Alle diskutieren ständig über Politik, Kunst und Literatur. Neruda sieht, wie García Lorca ein Wandertheaterkollektiv gründet, das durch die ländlichen Regionen reist, wie die Freunde diskutieren und dass er sich der Politik und dem Alltagsleben nicht mehr entziehen kann. Er will es auch nicht und er verfasst 1935 ein poetisches Manifest, Para una poesía sin pureza, für eine Poesie en pur. Einige Auszüge daraus: So soll die Dichtung aussehen, die wir suchen. Verwüstet von der Mühe der Hände wie von einer Säure, vom Schweiß und vom Rauch durchdrungen, eine Dichtung, die nach Urin und nach weißen Lilien riecht, eine Dichtung, in der jede Verrichtung des Menschen erlaubt oder verboten ihre Spuren hinterlassen hat. Eine Dichtung, unrein wie ein Anzug, wie ein Körper, von Speisen befleckt. Eine Dichtung, die Handlungen der Scham und der Schande kennt. Träume, Beobachtungen, Runzeln, schlaflose Nächte, Ahnungen, Ausbrüche des Hasses und der Liebe, Tiere, Idyllen, Erschütterungen, Verneinungen, Ideologien, Behauptungen, Zweifel, Steuerbescheide. Das Verlangen nach Gerechtigkeit, das sexuelle Verlangen, das Geräusch des Meeres, ohne die Absicht, irgendetwas auszuschließen, ohne die Absicht, irgendetwas gut zu heißen. Wer sich vor dem Geschmacklosen fürchtet, den holt der Frost. Am 18. Juli 1936 enden alle literarischen Debatten. General Franco putscht sich an die Macht. Der spanische Bürgerkrieg beginnt. Eines der ersten Opfer: Nerudas Freund Federico García Lorca. Welch ein Dichter! Nie wieder habe ich, wie bei ihm, Anmut und Genie, ein beflügeltes Herz und eine Stimme wie eine kristallene Kaskade vereint gesehen. Federico Garcia Lorca war der verschwenderische Zauberer, war eine Zentrifuge der Fröhlichkeit, die Lebensfreude in ihrem Schoß barg und ausstrahlte wie ein Planet, naiv und komödiantisch, kosmisch und provinziell. Ein einzigartiger Musiker, ein blendender Mime, scheu und abergläubisch, strahlend und gütig. Wenn dereinst ich sterbe, begrabt mich mit meiner Gitarre unter dem Sande. Wenn dereinst ich sterbe zwischen den Orangen und den guten Minzen. Wenn dereinst ich sterbe, dann begrabt mich, wenn ihr wollt, in einer Wetterfahne. Wenn dereinst ich sterbe. Garcia Lorcas Gedicht Memento. Garcia Lorca wird am 16. August in Grenada von Putschisten verhaftet und vermutlich am 18. oder 19. August beim Morgengrauen auf der Landstraße nach Alfacar zusammen mit drei anderen Republikanern erschossen. Er wird wohl gleich am Straßenrand verscharrt. Sein Leichnam wird nie gefunden. Das Mordmotiv: er war Sozialist, Freimaurer und lebte offen homosexuell. Auf dem Totenschein heißt es: Tod infolge kriegsbedingter Verletzungen. Sein letzter Partner, Rafael Rodriguez Rapun, wird 1937 von Faschisten ermordet. Das war ein unfassbar bitterer Moment in seinem Leben, der ihn auch zu sehr besonderen Gedichten angestachelt hat. Als viele sich fragten, warum sich meine Poesie veränderte, habe ich etwas geantwortet. In diesem Gedicht, das Erklärung einiger Dinge heißt. Du wirst fragen, und wo ist der Flieder und die Metaphysik von Mond zugedeckt? Und der Regen, der oft die Trommel seiner Worte schlägt und sie füllt mit Leere und Vögeln? Ich will dir jetzt alles sagen, was mir geschieht. Ich pflegte in einem Viertel von Madrid zu leben, mit Glocken, mit Uhren, mit Bäumen. Von da konnte man das trockene Antlitz Kastiliens sehen, wie ein Ozean aus Leder. Man nannte mein Haus das Haus der Blumen, denn überall brachen Geranien hervor. Es war ein schönes Haus mit Hunden und kleinen Kindern. Raul, entsinnst du dich? Erinnerst du dich, Raphael? Federico, erinnerst du dich? Dort unter dem Rasen, entsinnst du dich meines Hauses der Balkone, wo das Junilicht Blumen in deinem Mund ertrinkt? Bruder, alles war laute Stimmen, Salz von Warenlagern, Anhäufung herzschlagenden Brotes, Märkte meines Achillesviertels mit seiner Statue, wie ein fahles Tintenfass zwischen Stockfischen, das Öl erreichte die Löffel. Dunkles Getöse von Füßen und Händen erfüllte die Straßen. Maße, Liter, scharfe Essenz des Lebens, gestapelter Fisch, Geweb von Dächern mit kalter Sonne, in der der Pfeil ermüdet. Wahnsinniges, zartes Elfenbein von Kartoffeln, Tomaten, immer wieder bis hinab zur See. Und eines Morgens brachen Flammen aus allem. Und eines Morgens stiegen lodernde Feuer aus der Erde, verschlangen Leben. Und seither Feuer, Pulver seither und seither Blut. Banditen mit Flugzeugen und Marokkanern, Banditen mit Ringen und Herzoginnen, Banditen mit sengenden schwarzen Mönchen kamen vom Himmel, um Kinder zu töten, und durch die Straßen des Blut. Blut der Kinder floss einfach wie das Blut von Kindern. Schakale, widerwärtig für einen Schakal. Steine, auf die die trockene Distel gespien hätte. Vipern, die Vipern verachten würden. Vor euch habe ich das Blut Spaniens aufwallen gesehen. Euch zu ersäufen in einer einzigen Woge von Stolz und Messern. Generäle, Verräter, seht mein totes Haus. Seht mein zerbrochenes Spanien. Doch aus jedem toten Haus schießt brennendes Metall anstelle von Blumen. Aus jedem Loch in Spanien springt Spanien empor. Aus jedem ermordeten Kind wächst ein Gewehr mit Augen. Aus jedem Verbrechen werden Kugeln geboren, die eines Tages den Sitz eines Herzens finden werden. Ihr fragt, warum seine Dichtung uns nichts von der Erde erzählt. Von den Blättern, den großen Vulkanen seines Heimatlandes kommt. Seht das Blut in den Straßen, kommt! Seht das Blut in den Straßen, kommt! Seht doch das Blut in den Straßen! Die Erklärung einiger Dinge, das ist eines der Gedichte über den spanischen Bürgerkrieg, in dem Neruda, wie ich finde, den Krieg so beschreibt, dass es auch heute passt, auch wenn die Waffen andere sind. Spanien im Herzen heißt der Gedichtzyklus, zu dem es gehört und den Neruda in wenigen Wochen niederschreibt. Das Buch wird noch während des Bürgerkrieges in Spanien gedruckt, angeblich auf Papier, in das man bei der Herstellung noch zerfetzte Fahnen und blutige Verbände in den Papierbrei hineingeworfen hat. Es ist ein Werk des Krieges. Bis November 1936 bleibt Neruda noch mit Delia del Carril in Madrid und zieht dann Anfang 1937 mit ihr nach Paris. Dort engagiert er sich im Hispano-Amerikanischen Komitee zur Unterstützung Spaniens und bereitet den zweiten internationalen Kongress antifaschistischer Schriftsteller 1937 im damals noch freien Valencia mit vor. Er ist nicht die Hauptfigur, wenn ihr, aber er war immer da. War tatsächlich durch und durch Antifaschist, sagt sein Biograf David Schiedlowski. Das kann man sagen, wie jemand so will, aber er weiß, durch und durch. In Chile gründet Neruda 1937 die Alianza de Intellectuales para la Defensa de la Cultura, die auch die erste Buchmesse im Land organisiert. Eine Tradition, die seither, abgesehen von den Jahren der Diktatur unter Pinochet, fortgeführt wird. Und er ist Hauptredner bei einer sogenannten Protestversammlung anlässlich der antijüdischen Vorkommnisse in Deutschland, die 10 Tage nach dem Novemberpogrom 1938 in Santiago stattfindet. Dort wird beschlossen, dass sich die chilenische Delegation auf der 4. Panamerikanischen Konferenz für die uneingeschränkte Aufnahme von Juden einsetzen soll, die vor der braunen Hölle fliehen. Dass der chilenische Präsident Pedro Aguirre Cerda Chile für die jüdische Einwanderung öffnen soll, und Waren aus Deutschland, Italien und Japan boykottiert werden sollen. Die Antwort von chilenischen antisemitischen Gruppen erfolgt sofort. In einer Schmähschrift heißt es: Wer ist Pablo Neruda? Ein degenerierter Jude. Er nennt sich Chilene und bezeichnet sich als Dichter. Neruda ist Jude und kann daher kein Chilene sein. Er wird bezahlt vom internationalen Judentum. Er selbst hat den Beweis geliefert, indem er als Konsul Chiles in Madrid sein Amt missbrauchte und mit seiner schmutzigen Arbeit das größte Unglück über Spanien brachte. Ihm verdankt das Mutterland den Tod und die Massakrierung von tausenden Spaniern. Der Jude ist der Feind aller Völker und von Natur aus Anarchist. Achtung, Chilene! Erkenne rechtzeitig deinen Feind. Neruda wird als Generalkonsul nach Frankreich geschickt. Sein Auftrag, den er selbst ausgehandelt hat, er soll spanische Flüchtlinge nach Chile bringen. Bringen Sie mir Tausende von Spaniern. Wir haben Arbeit für alle. Bringen Sie mir Fischer, bringen Sie mir Basken, Kastilier, Männer aus Extremadura. sagte laut Nerudas Memoiren der chilenische Präsident Pedro Aguirre Cerda zu ihm. Neruda organisiert ein Schiff, die Winnipeg, die nach langen Mühen am 4. August 1939 mit über 2000 Menschen an Bord in See sticht und am 3. September 1939, zwei Tage nach dem deutschen Überfall auf Polen, Valparaíso erreicht. Danach wird Neruda 1940 von seiner Regierung als Generalkonsul nach Mexiko geschickt. Dort ist er mit seiner Partnerin Delia del Carril direkt Zentrum eines Kreises von Intellektuellen und Künstlern, zu denen auch die aus Deutschland geflüchteten Egon Erwin Kisch, Anna Segers und Ludwig Renn gehören. Er bereist das Land, besucht Märkte, die Orte der Azteken und sammelt Material für spätere Gedichtzyklen. Er vollendet den letzten Teil vom Aufenthalt auf Erden, diskutiert viel über Politik, lässt aber mitunter das Menschliche vermissen. So reagiert er nicht, als 1941 das chilenische Außenministerium die Erteilung von Visa an Juden verbietet. Und auch als er von Stefan Zweigs Suizid erfährt, wirft er diesem nur Feigheit vor, ohne dessen Verzweiflung überhaupt zu spüren. Mit dem Selbstmord von Stefan Zweig sterben viele andere. Sterben einen langsamen Selbstmord durch Flucht, Fahnenflucht und Feigheit. Der Tod Zweigs ist der Tod eines Mannes, der heute auf Erden nichts zu tun hat im Angesicht der großen gegenwärtigen Aufgaben. Heldentum, Sterben im antifaschistischen Kampf. Alles andere zählt nicht. Keine Verzweiflung, kein persönlicher Kummer. Das ist die Linie der kommunistischen Partei, der Neruda sich unterwirft. Dazu die bedingungslose Verteidigung der Sowjetunion. Als im Herbst 1942, ein gutes Jahr nach dem deutschen Überfall auf die UdSSR, der Kampf um Stalingrad beginnt, findet in Mexiko Stadt eine Solidaritätsveranstaltung statt. Neruda schreibt das Gedicht »Gesang für Stalingrad«, in dem es heißt: »Nachts schläft der Bauer, erwacht und senkt seine Hand ins Dunkle und fragt die Dämmerung, Dämmerung, Morgenrot, Licht des kommenden Tags, sagt mir, ob die reinsten Hände der Menschen noch die Burg der Ehre verteidigen. Sag mir, Dämmerung, ob die Macht des Stahls an deiner Stirne bricht, ob der Mensch, ob der Donner an seinem Platz ist. Sag mir, sagt der Bauer, ob die Erde nicht hört, wie das Blut stürzt geröteter Helden im unendlichen irdischer Nacht. Sag mir, ob über dem Baum der Himmel noch dämmert. Sag mir, ob Pulver noch tönt in Stalingrad. Neruda und das Gedicht erfahren viel Zustimmung und genauso viel Ablehnung. Hat Literatur mit Politik zu tun? Noch dazu mit aktueller? Neruda antwortet seinen Kritikern mit dem neuen Liebesgesang an Stalingrad, in dem es heißt: Ich schrieb über die Zeit und über das Wasser. Ich beschrieb die Trauer und ihr maulbeerfarbenes Metall. Ich schrieb über den Himmel und über den Apfel. Jetzt schreibe ich über Stalingrad. Und im selben Gedicht heißt es später: Ich weiß, dass der Jung-Alte, Schnellvergängliche, der Feder, wie ein Schwan eingebunden, aufbinden wird seinen notorischen Schmerz über meinen Liebesschrei an Stalingrad. Ich lege meine Seele hinein in was ich will. Ich nähre mich nicht von abgestumpftem Papier, von Tinte gewürzt und Tintenfass. Ich wurde geboren, um Stalingrad zu besingen. Mit einem dieser jungalten, schnell vergänglichen ist wohl Octavio Paz gemeint, der Nobelpreisträger für Literatur des Jahres 1990, der sich später sehr kritisch zum politischen Engagement von Literatur äußert. Die Geschichte der modernen Literatur, von den deutschen und englischen Romantikern bis zur Gegenwart, ist die Geschichte einer langen, unglücklichen Liebe zur Politik. Die Politik füllte Malraux's Hirn mit Rauch, vergiftete die schlaflosen Nächte César Vallejos, tötete García Lorca, brachte Pound in die Irrenanstalt, machte Neruda und Aragon Schande, blamierte Sartre. Und trotzdem. Wir können der Politik nicht abschwören. Es wäre schlimmer, als den Himmel zu bespucken. Wir würden uns selbst bespucken. Neruda beschließt, nach Chile zurückzukehren. Er bittet das Außenministerium, den diplomatischen Dienst quittieren zu können. Delia und er sind frisch verheiratet. Eine Ehe, die in Chile später zunächst nicht anerkannt wird. Dort gilt er offiziell noch als mit seiner ersten Frau vermählt, weil es damals in Chile noch keine Ehescheidung gibt. Die beiden lassen sich Zeit auf der Reise nach Chile. Neruda entdeckt erstmals wirklich Lateinamerika, nicht nur als abstrakten, von Mythen besetzten Ort. Er besucht Panama, Kolumbien, Ecuador und schließlich Peru. Er reist nach Cusco und Machu Picchu, in die großen Städte der Inkas. Ich kletterte zu den Ruinen von Machu Picchu hinauf. Von der Höhe aus sah ich die von turmhohen Gipfeln der grünen Anden umgebenen alten Steinbauten. Von den verfallenen, im Laufe der Jahrhunderte zerbröckelten Festungen stürzten Gießbäche zu Tal. Ich fühlte mich winzig im Mittelpunkt dieses Nabels aus Stein. Nabel einer unbewohnten, stolzen, hervorragenden Welt, der ich in irgendeiner Beziehung angehörte. Ich fühlte, dass meine eigenen Hände hier in längst vergangener Zeit gearbeitet, Furchen gegraben und Felsblöcke geschichtet hatten. Neruda spürt lateinamerikanische Geschichte. Er verknüpft die indigenen Kulturen mit dem Leben der heutigen Menschen. Er sieht, woher der Kontinent und seine Bewohner stammen. Er fühlt eine tiefe Verbindung mit ihnen. Mit der Vergangenheit der Indigenen, mit der Eroberung durch die Spanier und andere Europäer, mit dem Landraub, mit dem Elend in den Armenvierteln, aber auch mit den großartigen Bauwerken. Ein gewaltiger Kosmos tut sich auf. Des Menschen Entfremdung, seine Ängste, sein Mut, alles hat seinen Grund in der Geschichte. Machu Picchu fordert den Dichter. Er, der normalerweise schnell reagiert und schnell schreibt, zögert nun. Hier war ein Same in ihn gedrungen, der langsam und tiefgründig keimte. Es dauerte 2 Jahre, bis der Keimling durchbrach. Schrieb Volodya Teitelbaum später. Und heraus kam ein großes Stück Literatur. Die Höhe von Machu Picchu, die eine der Höhepunkte der lateinamerikanischen Dichtung überhaupt oder Weltdichtung überhaupt. Es ist wunderbar. Steig auf, mit mir zum Leben zu erwachen, Bruder. Reich mir die Hand aus der tiefen Zone deines vergossenen Schmerzes. Du wirst nicht wiederkehren aus der unterirdischen Zeit. Nicht wiederkehren wird die verhärtete Stimme. Nicht wiederkehren deine durchbohrten Augen. Blick aus der Erdentiefe mich an, Bauer, Weber, schweigsamer Hirt, bändiger, wilder, schutzgewährender Lamas, Maurer des trutzenden Baugerüsts, Wasserträger der andinischen Tränen, Goldschmied mit zermalmten Fingern, Landmann um das Saatkorn zittern, Töpfer, du, in die Tonerde verströmt, bringt eure alten erdbedeckten Schmerzen zum Kelch dieses neuen Lebens. Gib mir die Stille, das Wasser, die Hoffnung, gib mir den Kampf, das Eisen, die Vulkane. Neigt mir die Körper wie Magneten zu. Eilt her an meine Adern, an meinen Mund. Redet durch meine Worte und mein Blut. Die Höhen von Machu Picchu sind das Kernstück eines der wichtigsten Werke von Pablo Neruda. Der große Gesang. Ein Versepos, mit dem er sich als kommunistischer Dichter verortet. Inklusive einiger furchtbarer Irrungen. Wenn ich auch mein Parteibuch erst viel später in Chile erhielt, als ich offiziell in die Partei eintrat, empfand ich mich doch während des Spanienkrieges schon endgültig als Kommunist. Zurück in Chile mischt sich Neruda aktiv in die Politik ein. Er tritt in die Kommunistische Partei ein, wird im Dezember 1944 von dieser als Kandidat für den Senat aufgestellt und führt eine schräge Wahlkampagne in staubigen Wüstendörfern von Minenarbeitern. Volodya Teitelbaum erinnert sich, wie die Genossen Neruda bei den Arbeitern ankündigen. Und nun hören wir die merkwürdigste Rede, die man je in der Pampa vernommen hat. Und Neruda legt los. Norden, endlich komme ich in deine unbändige Stille, die steinerne, von gestern und heute. Ich komme, die Stille zu suchen und zu erkennen, das meine. Und ich bringe dir kein leeres Herz. Ich bringe dir alles, was ich bin. Trotz oder wegen solcher Reden wird Neruda zum Senator gewählt. Vielleicht hat er ja mit seiner Dichtung geschafft, was er wirklich will und erreicht die Menschen. Er sitzt im Parlament, reist durch Lateinamerika, findet aber immer noch Zeit für die Dichtung. Er schreibt am Großen Gesang, einem Gedicht von über 15.000 Zeilen, einem Versepos des südamerikanischen Kontinents, das mit Gründungsmythen beginnt, die große indigene Vergangenheit beschwört, an die blutige Eroberung des Kontinents erinnert und schließlich die Befreiung des Kontinents von den Kolonialherren feiert. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro caribe, piedra chibcha, copa imperial o sílice araucana, tierno y sangriento fue. Die Literaturwissenschaftlerin Jenny Hase. Das große amerikanische Epos, was auf der einen Seite sozusagen amerikanische Identitätsmöglichkeiten, panamerikanische Identitätsmöglichkeiten angeboten hat, andererseits vielleicht auch mit einem gewissen Exotismus dann wiederum in der Rezeption auch in Europa einhergeht. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. Pablo Neruda spricht den Anfang des großen Gesangs. Die Musik stammt von der chilenischen Gruppe Aparcoa. In der DDR erschien eine Aufnahme mit Gisela May als Rezitatorin. In der Fruchtbarkeit anwuchs die Zeit. Amerika, Baum bestanden. Wildes Dorngesträuch zwischen den Meeren. Von Pol zu Pol wiegtest du grünende Pracht, dein Wälderdickicht. Der wilde Tabak erhob seinen Rosenstrauch traumhafter Anmut. Wie eine in Feuer endende Lanze der Mais erwuchs und seine Gestalt entkörnte sich und ward aufs Neue geboren. Der Tukan war ein bezauberndes Kästchen glasierter Früchte. Wie Barren grünen Goldes, soeben der zähen Masse der überschwemmten Sümpfe entstiegen, füllten die prächtigen Papageien des Laubwerks Unergründlichkeit. Alles war Flug auf unserer Erde. Erde war der Mensch, Gefäß, Liedschlag des zitternden Lebens, Gebild aus Erdenton. War karibischer Krug, Chibcher Stein, kaiserlicher Pokal oder araukanischer Kiesel. Zart und grausam war er, aber in den Knauf seiner Waffe aus benetztem Kristall eingezeichnet waren der Erde Initialen. Erstmalig gedruckt wird der große Gesang 1949 in Chile. 5.000 Exemplare unter größter Geheimhaltung, in versteckten Druckereien, mit falschem Umschlag und falscher Imprimatur. Denn inzwischen hat sich die politische Lage in Chile radikal geändert. 1946 wird Gabriel González Videla als Vertreter eines Parteienbündnisses aus Radikalen, Kommunisten und Demokraten zum Präsidenten gewählt. Er tritt mit einem ambitionierten Programm an. Erstmals erhalten die Kommunisten drei Ministerposten in einer Regierung. Aber schon zwei Jahre später, zu Beginn des Kalten Krieges, schwenkt González Videla um. Er lässt die kommunistische Partei verbieten und ihre Mitglieder verhaften. Er bricht die diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion ab, denn er ist der festen Ansicht, dass der Dritte Weltkrieg binnen der nächsten drei Monate ausbrechen wird und Chile sich auf Seiten der USA verorten sollte. Alle führenden Mitglieder der kommunistischen Partei werden verhaftet oder gehen, wie Neruda, in den Untergrund. Er weiß, er muss das Land verlassen. David Schidlowski. Neruda versucht zu fliehen dreimal, aber das ist total schlampig von der kommunistischen Partei organisiert. Einmal waren die Pässe nicht da und am Ende haben sie es geschafft. Knapp 1000 Kilometer südlich von Santiago reitet Neruda mehrere Tage mit zwei Begleitern durch verwunschene Alerce und Buchenwälder, überquert Flüsse und auf alten Schmuggler- und Hirtenpfaden die teils schneebedeckten Anden. Ein jeder Ritt für sich, gebannt von der grenzenlosen Einsamkeit, vom grünen und weißen Schweigen. Die Bäume, die großen Schlingpflanzen, der jahrhundertelang gelagerte Humus, die halbgestürzten Stämme, die sich uns plötzlich als weitere Schranke in den Weg stellten. All das war gleichzeitig betörende, geheime Natur und wachsende Bedrohnis aus Kälte, Schnee und Verfolgung. Neruda gelangt nach Buenos Aires und reist von dort mit dem Pass des guatemaltekischen Schriftstellers Miguel Ángel Asturias weiter nach Frankreich. Dann taucht er plötzlich in Paris auf, beim Friedenskongress. Das war ganz komisch, weil in Chile die Polizei hat gesagt, wir werden Neruda fast ihm anzufassen. Die Journalisten kommen zu Neruda und sagen, die chilenische Polizei sagt, dass in Chile, sind Sie in Neruda? Und er sagt, schreiben Sie bitte, dass Sie jemanden getroffen haben, genau aussieht wie Neruda, genauso spricht wie Neruda. Der Kongress ist der Weltkongress der Friedensfreunde am 25. April 1949 in Paris, an dem unter anderem auch Charlie Chaplin, Pablo Picasso, Italo Calvino und Jorge Amado teilnehmen. Neruda lebt im Exil. Er besucht Polen und Ungarn, fährt nach Mexiko, nach Indien und im November 1950 nach Warschau zum zweiten Weltfriedenskongress. Er lebt einige Monate auf Schloss Dobřisch in der Tschechoslowakei und ist Gast in der Sowjetunion. 1951 ist er in Ost-Berlin bei den Weltfestspielen der Jugend und hält eine Grußansprache. Richtung Berlin. Wie neue Lebensströme, wie neue Strömungen in der alten Geologie des Erdballs strömen junge Menschen aus allen Teilen der Erde nach Berlin. Was werden all diese jungen Leute in Berlin tun? Ich glaube, sie treffen sich, um zusammenzuleben. Sie treffen sich, um sich zu sehen, um miteinander zu sprechen, um sich die Hand zu geben. Sie treffen sich, um zu beweisen, dass junge Menschen aus allen Teilen der Welt und aus allen Regimen, aus allen Klimazonen und mit allen Meinungen an einem Ort leben können und das zusammenbringen, was sie in ihrer Liebe zum Leben, zur Kultur und zum Frieden verbindet. Gefeierter Poet, politischer Dichter, öffentlicher Intellektueller und engagierter Reisender und eine repräsentative Figur des Weltkommunismus. 1951 wird Neruda Mitglied der Jury des Stalin-Preises für die Konsolidierung des Friedens unter den Völkern, der später in Lenin-Preis umbenannt wird und den er dann selbst im Jahre 1953 erhält. Im selben Jahr stirbt Stalin, was Neruda zu einigen der schlimmsten Zeilen seines lyrischen Werkes verleitet. Stalin, er baute auf. Es entstanden, unter seinen Händen, Getreidefelder, Traktoren, Schulen, Wege. Und er war da, einfach wie du und ich, wenn es dir und mir gelänge, einfach zu sein wie er. Aber wir werden es lernen. Seine Schlichtheit und seine Weisheit, seine Art gütigen Brotes und unbeugsamen Stahls hilft uns, Mensch zu sein an jeglichem Tag, hilft uns, jeden Tag Mensch zu werden. Mensch sein, das ist das stalinsche Gesetz. Kommunist sein ist schwer. Man muss es werden lernen. Kommunistischer Mensch sein ist schwerer noch. Und man muss von Stalin lernen. diese heitere innere Kraft, seine konkrete Klarheit, seine Verachtung des leeren Schöngeredes, des hohlen theoretischen Leitartikels. Neruda leidet später unter diesen Zeilen. In seinen Memoiren, die er ab Ende der 1960er Jahre verfasst, schreibt er: Viele haben mich für einen überzeugten Stalinisten gehalten. Faschisten und Reaktionäre haben mich als einen lyrischen Exegeten Stalins hingestellt. Nichts dergleichen regt mich sonderlich auf. In einer teuflisch wirren Zeit sind alle Schlussfolgerungen möglich. Wenn es wahr ist, dass die Verantwortung uns alle betraf, so schenkte die Tatsache, dass jene Verbrechen angeprangert wurden, uns die Selbstkritik und die Analyse wesentlicher Elemente unserer Lehre wieder und gab uns die Waffen in die Hand, um die Wiederholung solch schrecklicher Dinge zu verhindern. Meine Position ist folgende gewesen. Aus der mir unbekannten Finsternis der stalinistischen Ära tauchte vor meinen Augen der erste Stalin auf. Naiver Prinzipienreiter, nüchtern wie ein Einsiedler, titanischer Verteidiger der russischen Revolution. Überdies wuchs dieser kleine Mann mit dem gewaltigen Schnauzbart im Kriege zum Riesen heran. Seinen Namen auf den Lippen griff die Rote Armee, die Festung der Hitler-Dämonen an und legte sie in Schutt und Asche. Trotzdem widmete ich nur ein einziges Gedicht dieser machtvollen Persönlichkeit, und zwar anlässlich seines Todes. Der Tod des Zyklopen aus dem Kreml fand ein kosmisches Echo. Der Wald der Menschen erzitterte. Mein Gedicht suchte jene irdische Panikstimmung einzufangen. Es klingt doch ein wenig nach Rechtfertigung und überdies auch ein wenig defensiv. Und ein wenig über eine ganze komplizierte Etappe seines Lebens rübergehuscht. Als wolle er nicht allzu viel dazu schreiben, eher schnell etwas vergessen. Im wirklichen Leben sah das aber wohl etwas anders aus. Komplizierter und komplexer. Neruda machte von da an eine lange und komplexe Entwicklung durch. Einen Prozess der Erkenntnis und der Enttäuschung. 1952 kehrt Neruda nach Chile zurück und trifft dort einen jungen Dichter, der später eine Biografie über ihn verfassen wird. Jorge Edwards war lange Zeit ein enger Mitarbeiter Nerudas, ein Freund und auch politischer Sparringspartner. Mit großem Gespür für Neruda, mit großer Sensibilität. In Adios Poeta, Erinnerungen an Pablo Neruda, schreibt er über Nerudas Zeit nach Stalins Tod und dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, auf dem im Frühjahr 1956 Nikita Chruschtschow die Verbrechen Stalins enthüllt. Edwards benennt Nerudas Verhalten als ein dauerndes Vor und Zurück, ein Hin und Her, ein Abschied vom Dogmatismus und eine bedingungslose Loyalität zur Kommunistischen Partei und den sozialistischen Ländern, besonders natürlich der Sowjetunion. Immer wieder gibt es blinde Flecken. Zum Aufstand in Ungarn, zum Einmarsch der russischen Truppen dort und zur Hinrichtung Imre Nagys äußerte er sich nicht. Weder in seiner Lyrik noch gegenüber Journalisten. Jorge Edwards: Er hatte seine Stimme verloren. Seine Aphonie dauerte mehrere Wochen. Danach verschwand sie und tauchte im Lauf der folgenden Jahre immer wieder auf. Es war eine seltsame psychosomatische Krankheit, die ihn im passendsten Augenblick verstummen ließ, beziehungsweise im unpassendsten, je nachdem, wie man es betrachtete. Nie dachte ich, dass es eine simple Komödie sei, wie manche bösen Zungen behaupteten, sondern der Reflex der Angst, eines viel ernsteren inneren Konfliktes. Und manchmal hält er sich auch einfach an die Parteilinie, was merkwürdige Wendungen einschließt. Als 1958 Boris Pasternak den Literaturnobelpreis verliehen bekommt, ist Neruda begeistert. Neruda erklärte, dass dies das Ende des Boykotts und der Isolation der sowjetischen Literatur bedeutete. Doch als Neruda wenige Tage später erfährt, dass Pasternaks Roman Dr. Zhivago in der UdSSR nicht veröffentlicht werden darf und der Kreml dem Schriftsteller verbietet, nach Stockholm zu reisen, kommt von Neruda nichts. Keine Äußerung, kein Statement. Doch ändert sich langsam sein Blick. Die kubanische Revolution verteidigt er zwar immer gegen alle Gegner und Kritiker, selbst bleibt er aber skeptisch. Vielleicht auch aus Misstrauen zu sich selbst. Alte Irrtümer hängen nach. Er schreibt das Heldenepos, einen Gedichtzyklus, der den Sieg der Revolutionäre um Fidel Castro feiert, warnt aber zugleich vor Personenkult. In einem Gedicht zu Fidel Castro heißt es: Dein Sieg ist wie alter chilenischer Wein. Nicht ein Mensch macht den, sondern viele Menschen, nicht eine Traube, sondern viele Pflanzen, und er ist nicht ein Tropfen, sondern viele Flüsse, nicht ein Hauptmann, sondern viele Schlachten. Zum Prager Frühling und dessen Niederschlagung aber wieder keine Stellungnahme Nerudas. Nur im Gedichtzyklus Weltende, den er 1969 veröffentlicht, heißt es an einer Stelle: Die Stunde Prags fiel mir wie ein Stein auf den Kopf. Vergebung bitte für mich Blinden, der sehen konnte und nichts sah. Aber schon ab Mitte der 1950er Jahre ändert sich Nerudas Lyrik. War sie lange von einem linearen Zeit- und Gesellschaftsbegriff geprägt, vom Sinn-, Ziel- und Zweckdenken in der Geschichte, von einer Teleologie, so ist Neruda im dritten Buch der Oden, das 1957 veröffentlicht wurde, laut Edwards: Ein einfühlsamer, leidenschaftlicher, nostalgischer Betrachter der Natur, der Lebewesen, der Dinge, die durch Gebrauch abgenutzt waren und zugleich vermenschlicht wurden, ein Albatros, ein Fahrrad, ein Dorfkino, ein alter Bahnhof, das verzauberte Licht oder der Zug der Vögel. Mit den Oden hat Neruda ein ganz neues Sujet gefunden. Gedichte über Alltägliches und Einfaches. Neruda schreibt Oden über alles. Über Artischocken, die Liebe, das Atom, das Kupfer, die Kritik, den Regen, das Holz, den Herbst, die Zahlen, die Hoffnung, den Frühling, den Sand, das Kreuz des Südens, die Leber, die Seife, die Zitrone, die Fischerbarke, das Alter, den August, die Landstraße, den Mais, einen großen Thunfisch auf dem Markt, den Küstenkaktus, die Farbe Grün und, nicht zu vergessen, an die Zwiebel. Zwiebel, leuchtende Fiole, Blütenblatt um Blütenblatt, formte deine Schönheit sich, kristallene Schuppen ließen dich schwellen, und im Verborgenen der dunklen Erde füllte dein Leib sich an mit Tau. Unter der Erde ward dieses Wunderwerk, und als dein unbeholfener grüner Trieb erschien und deine Blätter degengleich sprossen im Garten, drängte die Erde ihren Reichtum zusammen und wies deine durchscheinende Nacktheit. Und wie in Aphrodite das ferne Meer die Magnolie nachschuf, da es ihre Brüste formte, also bildete die Erde dich, Zwiebel, hell wie ein Planet und zu leuchten bestimmt, unvergängliches Himmelszeichen, rundliche Rose von Wasser auf dem Tisch der armen Leute. Verschwenderisch lässt du deinen Globus der Frische zergehen, im verzehrenden Sud des Topfes, und der kristallene Saum in des Öls Hitze verwandelte sich in eine gekräuselte Feder von Gold. Und wenn in der Küche das Messer dich zerschneidet, quillt die einzige leidlose Träne. Du machst uns weinen, ohne uns zu betrüben. Solange ich lebe, will ich Lob singen, Zwiebel. Für mich aber bist du schöner als mit blendenden Schwingen ein Vogel. Für meine Augen bist du Himmelskugel, Platinkelch, beschneite Anemone, unbeweglicher Tanz und der Erde ganzer Duft. Er lebt in deiner kristallinischen Natur. Jenny Hase. Wenn ich an die elementaren Oden denke, in denen auch so ganz alltägliche Gegenstände zur Lyrik gemacht wurden, das ist was Besonderes an Neruda und überhaupt auch diese starke Materialität und Sinnlichkeit. Das ist für mich eigentlich mit der wichtigste Aspekt, dass sozusagen die Materialität des Lebens Gegenstand von Lyrik wird. Neruda reist durch die Welt, aber nicht rast- und ruhelos wie früher. Er und Mathilde besuchen Mexiko und Argentinien, sind immer wieder in Paris, auch regelmäßig in Moskau und Ost-Berlin. Dort spricht er trotz aller Parteilichkeit, trotz aller Treue zu vielen Dogmen in einer Debatte im DDR-Fernsehen anlässlich einer Schriftstellertagung in Weimar 1965 davon, dass man jungen Künstlern nicht vorschreiben solle, wie sie ihre Kunst zu betreiben hätten, woraufhin der Diskussionsleiter und kommunistische Hardliner Eduard von Schnitzler das Thema nicht weiter vertieft. Creo que no podemos dictarle a los jóvenes una conducta. Ich glaube, wir können den Jugendlichen nicht vorschreiben, wie sie zu handeln haben. Ni podemos dictarles la manera de escribir. Wir können ihnen auch nicht vorschreiben, ni la manera de pintar, wie sie schreiben oder ni la manera de hacer música. Oder wie sie Musik machen sollen. Ironisch hat sich Neruda später in seinem Gedicht die Wahrheit von den langweiligen und verordneten Produkten des sozialistischen Realismus distanziert. Ich las so viele Verse über den 1. Mai, dass ich jetzt nur noch über den 2. dieses Monats schreibe. Neruda sucht immer häufiger intensive Phasen der dichterischen Arbeit in Isla Negra. Er veröffentlicht erste Kapitel einer geplanten Autobiografie in einer brasilianischen Zeitschrift. Dazu eine lyrische Rückschau unter dem Titel Memorial von Isla Negra. Jahr für Jahr erscheint eine Gedichtsammlung. Neruda hat seine dichterische Energie wiedergefunden, sein Zentrum, das er auch bewacht. Bitte um Ruhe. Nun lasse man mich in Ruhe. Nun mag man sich an mein Abwesendsein gewöhnen. Ich will meine Augen schließen. 5 Dinge nur will ich, 5 eingewurzelte Vorlieben. Eine ist die unendliche Liebe. Die zweite ist den Herbst erleben. Ich kann ohne das Blättertreiben und zur Erde kehren nicht sein. Das dritte ist der bittere Winter. Der Regen, den ich geliebt, des Feuers Zärtlichkeit inmitten grimmiger Kälte. An 4. Stelle der Sommer, prallrund wie eine Wassermelone. Das 5. sind deine Augen, Mathilde, innig Geliebte. Ich mag nicht schlafen ohne deine Augen, mag nicht leben ohne deinen Blick. Ich tauschte den Frühling ein, damit du mich fort und fort anblickst. Freunde, das ist alles, was ich begehre. Es ist fast nichts und doch fast alles. Nun könnt ihr gehen, wenn ihr wollt. Am politischen Geschehen seines Heimatlandes ist er nach wie vor interessiert. 1958 engagiert Neruda sich erstmals im Wahlkampf für Salvador Allende, der als gemeinsamer Kandidat der Sozialistischen, der Demokratischen und der Kommunistischen Partei antritt und knapp scheitert. Allende verliert auch die Wahl 1964, bei der sich die Konservativen und die Christdemokraten auf einen Kandidaten, den Christdemokraten Eduardo Frei, einigen und einen Angstwahlkampf führen. Diese Propaganda war haarsträubend, schreibt Neruda später in seinen Memoiren. Die Nonnen würden erschossen, die Kinder würden von fiedelähnlichen Bärtigen auf Bajonette gespießt, die kleinen Mädchen würden ihren Eltern entrissen und nach Sibirien verschleppt werden. Doch eines zeigt die Wahl von 1964. Chile ändert sich. Die Vereinigte Linke kann auf ein sicheres Drittel der Stimmen zählen. Und zum Präsidenten ist mit Eduardo Frei ein Mann gewählt worden, dessen Programm Verstaatlichungen und eine Landreform vorsieht und dessen Losung Revolution in Freiheit heißt. Überall diskutiert man nun über die Revolution. Überall ist Wandel in Chile spürbar. Lateinamerika gefällt das Wort Hoffnung. Wir hören uns gern den Kontinent der Hoffnung nennen. Die Anwärter auf Senatoren, Präsidentenposten geben sich selbst den Titel Anwärter auf die Hoffnung. In Wirklichkeit ist diese Hoffnung so etwas wie der verheißene Himmel. Ein Zahlungsversprechen, dessen Erfüllung auf die nächste Legislaturperiode, auf das nächste Jahr oder das nächste Jahrhundert verschoben wird. So die Memoiren Nerudas, der wenig Hoffnungen mit der neuen Regierung verbindet. Zu Recht, wie sich zeigt. Chile am Ende der 60er Jahre. Von den etwa 9,5 Millionen Chilenen leben ungefähr 3 Millionen in Santiago. Und von denen wiederum etwa 600.000 in den Poblaciones, in Elendsvierteln mit Bretterbuden, die sich wie Jahresringe um die Hauptstädte Lateinamerikas legen. Die Arbeitslosigkeit beträgt landesweit fast 10%. Etwa 1,5 Millionen Kinder sind unterernährt. Und die Kindersterblichkeit beträgt landesweit 10, mancherorts aber auch 30%. Die soziale Spaltung birgt Sprengkraft. Auch in Chile häufen sich soziale Proteste, die von Künstlern unterstützt werden. Vor allem Musiker mischen sich schon früh in die politischen Debatten ein. Um 4 Künstler scharen sich bald viele andere. Violeta Parra, ihre Kinder Isabel und Angel sowie Victor Jara. Angel und Isabel eröffnen 1965 in der Calle Carmen, einer schmalen Straße südlich des Zentrums von Santiago, die Peña de los Paras, eine Art Kneipe, in der man gut und vor allem billig essen kann und in der Freunde von ihnen auftreten. Die Peña wird zum Zentrum der Nueva Canción Chilena, des neuen chilenischen Gesangs. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Vorbilder für die gewünschte Musik gibt es auch in anderen Ländern Lateinamerikas. In Uruguay ist Daniel Viglietti mit politischen Liedern bekannt. In Argentinien Atahualpa Yupanqui. Man hört aufmerksam die nordamerikanischen Folksongs und besinnt sich gleichzeitig auf die traditionellen Instrumente der Andenländer. Die kurzen Flöten, die Quena und Zampoña oder den Charango. Ein Saiteninstrument, dessen Klangkörper ein Gürteltierpanzer ist. Es gibt Solisten wie Patricio Mans, Violeta Parra und Victor Jara. Es gibt Gruppen wie Inti Illimani oder Kila Payún. Die meisten dieser Künstler hatten schon den Wahlkampf Allende's von 1964 unterstützt. Wie eben auch Neruda, der sich 1969 aus dem Dichterdasein ins politische Rampenlicht stellt. Oder gestellt wird. Die kommunistische Partei erwählt ihn zum Präsidentschaftskandidaten. David Schidlowski. Das war eine Manöver, das war keine ernstzunehmende Kandidatur. Das war die Manöver, um Allende durchzusetzen. Er wollte nicht. Der Partei hat sehr oft versucht, ihn als Kandidat zu gewinnen. Er hat immer abgelehnt. Immer abgelehnt. Denn innerhalb der Linken gibt es zunächst mehrere Kandidaten. Neruda für die Kommunisten, Allende für die Sozialisten und Jacques Chancholl für die Bewegung der Vereinten Volksaktion MAPU. Doch im Linksbündnis Unidad Popular einigte man sich bald auf einen Kandidaten. Neruda schreibt: Endlich kam die glückliche Nachricht. Allende wurde Kandidat der Unidad Popular. Da meine Partei damit einverstanden war, zog ich meine Kandidatur zurück. Vor einer riesigen und ausgelassenen Menschenmenge gab ich meine Rücknahme der Kandidatur bekannt und Allende seine Aufstellung für die Präsidentschaftswahlen. Salvador Allende gewinnt die Wahl 1970 mit relativer Mehrheit und wird am 3. November 1970 Präsident Chiles. Er ist weltweit der erste sozialistische Präsident, der durch freie und geheime Wahlen ins Amt rückt. Er war der Antidiktator, der bis ins kleinste Detail grundsätzliche Demokrat, beschreibt Neruda ihn in seinen Memoiren. Doch das Land bleibt in unversöhnliche Gruppierungen gespalten. Die einen unterstützen die Unidad Popular, die anderen hassen diese Regierung und tun alles, um sie von ihrem Kurs abzubringen. Die Regierung erhöht den Mindestlohn um 66%, verbessert die Gesundheitsversorgung und verteilt kostenlos Milch in den Schulen, was die Kindersterblichkeit radikal reduziert. Sie verstaatlicht die Kupfer-, Eisen-, Stahl- und Salpeterindustrie. Aber die Inflation steigt und die Versorgung der Bevölkerung wird immer schlechter. Was die einen als Sabotage ansehen und die anderen als Beweis dafür, dass der Allende-Sozialismus nicht funktionieren kann. Wahrscheinlich stimmt beides. Unterstützt werden Streiks und Sabotageakte gegen die gewählte Regierung aus dem Ausland. Der amerikanische Geheimdienst CIA beteiligt sich an der Vorbereitung des späteren Putsches und der Destabilisierung der Regierung Allende. Schon bevor dieser gewählt wurde, hatte Henry Kissinger, damals Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten Richard Nixon, gesagt: Ich weiß nicht, warum wir herumstehen und zusehen sollen, wie ein Land nur wegen der Unverantwortlichkeit seiner eigenen Bevölkerung kommunistisch wird. Und am 15. September 1970, 11 Tage nach der Wahl, aber noch 1,5 Monate vor Allendes Amtseinführung, gibt es eine Zusammenkunft im Weißen Haus. Teilnehmer sind Präsident Nixon, sein Sicherheitsberater Kissinger, CIA-Direktor Helms und der Generalstaatsanwalt der USA John Mitchell. Kissingers Fazit damals lautet: Wir können nichts gegen Allendes Legitimität tun, denn er wurde frei gewählt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir seine Regierungsfähigkeit untergraben, damit er der Welt kein Erfolgsmodell präsentieren kann. Der Sänger Victor Jara beschrieb die politische Situation in Chile in seinem Lied Vientos del Pueblo, Stürme des Volkes. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Wieder einmal wollen sie mein Land mit dem Blut des arbeitenden Volkes tränken. Diejenigen, die von Freiheit reden, aber deren Hände mit Schuld befleckt sind, die unsere Kinder von ihren Müttern trennen wollen und die das Kreuz, das Jesus trug, verbiegen wollen. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Sie wollen die Schande verbergen, die sie seit Jahrhunderten vererben. Aber die Farbe der Mörder werden sie nicht aus ihrem Gesicht tilgen. Tausende und Abertausende opferten schon ihr Blut. Und die großzügig vergossenen Ströme vermehrten das Brot. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo. Desde ahora y para siempre. Neruda selbst wird trotz seiner angegriffenen Gesundheit Botschafter Chiles in Frankreich. Er leidet an Prostatakrebs, eine Diagnose, die ihm schon länger bekannt ist. Operationen und Behandlungen zeigen keine Wirkung. Im Gegenteil, der Krebs streut. Am 30. September 1971 schreibt er an Volodya Teitelbaum: Ich schreibe dir aus der Klinik, wo ich untersucht werde. und davon bin ich schlapp und deprimiert. Seine Botschaftsaufgabe nimmt er dennoch sehr ernst. Im Februar 1972 kommt der Pariser Club zusammen, ein informelles Gremium, in dem sich Gläubiger mit einem in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Schuldnerland zwecks Verhandlungen über Möglichkeiten der Rückzahlung oder eines Schuldenerlasses treffen, um über Chiles Auslandsschulden zu sprechen. Im Vorfeld trifft Neruda sich mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme und schreibt auch an den deutschen Bundeskanzler Willy Brandt. Am Treffen des Pariser Clubs nimmt Neruda nicht mehr teil. Seine Gesundheit zwingt ihn, den Botschafterposten aufzugeben. Señoras, señores, meine Damen und Herren, señores académicos, Mitglieder der Akademie, señores embajadores, Botschafter, Freunde, amigos, mi discurso será una larga travesía. Meine Rede wird eine lange Wanderung sein. Eine Reise durch ferne, antipodische, deshalb nicht weniger der Landschaft und der Einsamkeit des Nordens ähnliche Gegenden. Ich spreche vom äußersten Süden meines Landes. Palme hat er in Stockholm getroffen. Zur Verleihung des Literaturnobelpreises, der ihm 1971 zuerkannt wird. Neruda ist seit Ende der 50er Jahre Kandidat gewesen. Und sowohl die USA als viele rechtsgerichtliche Organisationen haben alles Mögliche getan, damit er das nicht bekommt. David Schiedlowski vermutet sogar, dass Neruda den Preis nur bekommen habe, weil im Jahr zuvor Alexander Solzhenitsyn damit ausgezeichnet wurde. Sozusagen auch als politischer Ausgleich. Nach dem Kritiker der sowjetischen Politik ein Preisträger, der gegenüber der Politik des Westens große Vorbehalte hat. Die Begründung des Nobelpreiskomitees liest sich stellenweise auch ein bisschen zurückhaltend. Der diesjährige Nobelpreis für Literatur ist einem streitbaren Autor zuerkannt worden. Für eine Poesie, die mit der Wirkung einer Naturkraft Schicksal und Träume eines Kontinents lebendig macht. Zu versuchen, aus dieser Welt ein Poem oder eine Sammlung vorzustellen, wäre lächerlich. Es wäre so, als wollte man ein Schiff von 50.000 Tonnen mit einem Teelöffel ausschöpfen. Wir vermögen nicht Pablo Nerudas Werk zusammenfassend zu beurteilen. Das hat nicht einmal er selber geschafft. Dass diese ganze gigantische Produktion auf ein und demselben Niveau stünde, wäre schlechthin undenkbar. Wer die schwache Seite in Nerudas Poesie finden will, braucht nicht lange zu suchen. Wer ihre starke Seite finden will, braucht überhaupt nicht zu suchen. Neruda erzählt in seiner Dankesrede von seiner Flucht aus Chile 1948 und dass er dabei die wichtigsten Zutaten zur Entstehung eines Gedichts gefunden habe. Allí me fueron dadas las aportaciones de la tierra y del alma. Den Anteil der Erde und den der Seele. Ich glaube, dass die Poesie eine Handlung ist, eine flüchtige oder eine feierliche, in die zu wohl ausgewogenen Teilen Einsamkeit und Solidarität eingehen müssen. Das Gefühl und das Tun, die Vertrautheit mit sich selbst und die Vertrautheit mit den Menschen und die geheime Offenbarung der Natur. Ich glaube nicht weniger fest, dass alles, der Mensch und sein Schatten, der Mensch und seine Haltung, der Mensch und seine Poesie auf einer von Mal zu Mal weiter ausgedehnten Gemeinschaft beruht, auf der Ausübung von Gemeinschaft, die die Wirklichkeit und den Traum für immer in uns integriert, weil sie beide eint und verschmilzt. Und er schließt in Anlehnung an Rimbaud mit dem berühmten Satz: Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano. Nur mit brennender Geduld werden wir die strahlende Stadt erobern, die allen Menschen Licht, Gerechtigkeit und Würde schenken wird. So wird die Poesie nicht vergebens gesungen haben. Neruda kehrt nicht mehr auf seinen Botschafterposten zurück. Er bittet um Entlassung. Zu schwer sind seine gesundheitlichen Probleme. Volodya Teitelbaum berichtet, wie er sich mit Mathilde Urrutia in einem Café trifft. Als ich sitze, sagt sie unvermittelt, Pablo hat Krebs. Er ist operiert worden. Aber die Krankheit geht weiter. Die Ärzte sagen, es könne mehrere Jahre dauern. Vorausgesetzt, es kommt zu keinem verhängnisvollen Zwischenfall. Ich kann mit niemandem darüber sprechen, aber du sollst es erfahren. Pablo weiß es nicht und ich muss alle Tage die Komödie von der glücklichen Ehefrau spielen. Und er ahnt nichts? Das weiß ich nicht. Er sagt mir nichts. Und ich kann ihn nicht fragen. In Chile hat sich die Situation zugespitzt. Versorgungsengpässe, wilde Streiks, Sabotageakte, Attentate. Am 29. Juni rollt das 2. Panzerregiment mit 8 Tanks vor die Moneda, den Regierungspalast. Der Aufstand wird niedergeschlagen. Aber die Christdemokraten sind inzwischen mehrheitlich der Meinung, nur das Militär könne in Chile wieder für Ruhe und Ordnung sorgen. Putschgerüchte kursieren, man wartet förmlich auf den Auftritt des Militärs. Am 11. September 1973 ist es soweit. Gegen 6.20 Uhr wird Präsident Salvador Allende informiert, dass der Militärputsch begonnen habe. Er fährt sofort in die Moneda. Über den Rundfunk erklärt er, dass er als Präsident nicht zurücktreten werde. Ich befinde mich im Regierungspalast und bleibe dort, um die Regierung zu verteidigen, die ich gemäß dem Volkswillen vertrete. Truppen versuchen, den Regierungspalast einzunehmen. Allende hält über den Rundfunk seine letzte Rede. Drei Stunden später beginnt das Bombardement des Regierungspalastes aus der Luft. Und gegen 13.30 Uhr beginnen Truppen, die Moneda zu erstürmen. Um 14.20 Uhr stürzen die Soldaten wild um sich schießend in die Unabhängigkeitshalle. Allende sitzt dort in einem Lehnstuhl. Er ist tot. Suizid. Zehntausende Menschen werden sofort verhaftet. In Santiago im Nationalstadion interniert und gefoltert. Tausende ohne Verfahren getötet und in Massengräbern verscharrt. Verzweifelt sucht Neruda eine Stimme. Radio Mendoza berichtet die ganze Tragödie. Mathilde versucht, ihn zu beruhigen, aber es ist unmöglich. Er klebt förmlich am Radio, will alles hören, alles erfahren, auch wenn es ihn tötet. Mathilde ruft Dr. Vargas Salazar an. Machen Sie Radio und Fernseher kaputt, ziehen Sie den Stecker raus. Wenn er erfährt, was vor sich geht, ist das für ihn ein tödlicher Schlag. Teitelbaum berichtet weiterhin, dass der Arzt empfiehlt, Neruda sofort in eine Klinik nach Santiago zu bringen. Am 18. September wird er mit hohem Fieber ins Krankenhaus nach Santiago geschafft. Er diktiert dort die letzten Seiten seiner Memoiren. Am 23. September 1973 um 22.30 Uhr Ortszeit stirbt Pablo Neruda. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder gelesen, dass es Untersuchungen gibt, ob er vergiftet wurde oder nicht, sagt Maren Gottschalk. 2013 kommt ein internationales Forensikerteam bei der Untersuchung des Leichnams zu dem Schluss, Neruda sei an Prostatakrebs gestorben. Im November 2015 erklärt aber das chilenische Innenministerium, es sei offensichtlich möglich und sehr wahrscheinlich, dass Nerudas Tod durch Fremdeinwirkung verschuldet wurde. Und jetzt kam gerade vor ein paar Wochen die Nachricht, man hat auf seinem Zahn ein bestimmtes Bakterium gefunden und schließt daraus auf eine Art Giftspritze, die zur Muskellähmung geführt hat. Aber eine hundertprozentige Sicherheit wird man nie haben. Sicherlich hat aber auch der Putsch das Seinige zu seinem frühen Tod beigetragen. Aus einem Rundfunkbeitrag, der vom Trauerzug am 24. September 1973 für den Dichter berichtet: Seine Beerdigung fand in einem kleinen Kreise statt. Sie wurde stellvertretend für die große, treue Trauergemeinde des chilenischen Volkes zur ersten Protestkundgebung gegen die Junta. Wir waren 500 oder 600. Wir sangen die Internationale im Angesicht der Soldaten, die ihre Maschinengewehre auf uns gerichtet hielten. Aquí, Claudia Teitelbäum. Es war die Minute, da es galt, Furcht und Schrecken zu überwinden. Was bleibt von Neruda? Drei Häuser. Eins in Santiago, eines in Valparaíso, eines in Isla Negra. Eine Stiftung, die alle verwaltet und Stipendien an junge Schriftsteller vergibt. Und mehrere tausend Seiten Gedichte. Die Memoiren. Was die Lyrik angeht, so ist Neruda immer noch eine ganz wichtige Figur der lateinamerikanischen Literaturgeschichte, die großen Einfluss hatte für auch das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein der lateinamerikanischen Literatur. Und Neruda ist eine Figur, mit der sich aktuelle zeitgenössische Dichterinnen und Dichter auseinandersetzen müssen. Vermutlich eher reibend, aber sie können ihn kaum ignorieren. So die Literaturwissenschaftlerin Jenny Hase. Sie können ihn nicht ignorieren. Sie tun es nicht. Und sie wissen auch, dass sie es nicht tun können. Es wäre töricht zu glauben, dass es diese Figur nicht gibt. Für mich als jüngerer Dichter, der in der Diktatur geboren wurde und nach der Diktatur begann zu schreiben, war er ein Dichter, der wunderbare Dinge geschrieben hat und Dinge, die ich auch sehr schlecht finde. Thomas Kuhn ist ein in Chile geborener Schriftsteller, der zurzeit in Berlin lebt. He publicado hasta ahora sobre todo poesía y ensayos cortos. En este momento estoy escribiendo mi cuarto libro de poesía, mi tercer libro de poesía se publica este año y también mi primer libro en alemán. Ich habe bisher vor allem Gedichte und kurze Essays veröffentlicht. Im Moment schreibe ich an meinem vierten Gedichtband. Mein dritter Gedichtband wird dieses Jahr erscheinen und auch mein erstes Buch auf Deutsch. Kuhn ist Träger des Pablo Neruda-Stipendiums, des wichtigsten chilenischen Literaturstipendiums, das er direkt nach seinem Schulabschluss erhielt. Was ungewöhnlich ist, wird es doch meist an schon erfahrene Autoren verliehen. Hat ihn Neruda beeinflusst? Er lächelt. Se utiliza el legado de un poeta así de universal. Das Erbe eines solchen Universaldichters wird genutzt. Cuando fui a sentarme al bosque y me salió el puma, me come, se me acurruca. Eine Klause in der Wildnis. Wenn der Puma kommt, wird er mich fressen? Wird er sich an mich schmiegen? Weiß er von der Liebe, von dem Wunder, das die Furcht in meinem Kopf hinter diesen beiden Augen, die ihn sehen, verdrängt? Ich höre zwei Knochen meines Beines brechen, wie im Chemielabor ein Reagenzglas zerbricht oder wie Neonröhren von feiernden Vandalen zerschlagen und sein Schnurren, seine wilde Schönheit unter meiner Hand, eingetaucht in ockergoldenes Fell. Kuhns Gedicht Der Puma. Nerudas dichtestes und tiefgründigstes Buch ist Aufenthalt auf Erden Teil 1 und Teil 2. Dies ist für mich der Höhepunkt von Nerudas Werk, zu dem ich normalerweise zurückkehre, um mich inspirieren zu lassen. Andere Texte sieht Thomas Kuhn durchaus kritisch. Es geht dabei nicht um politische Kontroversen oder Aussagen Nerudas. Es geht mehr um seine Poesie, die oft wunderbar sei, bei der man aber auch kritisch fragen müsse, ob Neruda sich nicht zeitweise eines bestimmten Strickmusters wieder und wieder bedient habe. Für einen Künstler sei das Gefühl, die endgültige ästhetische Lösung gefunden zu haben und so immer weiter produzieren zu können, am Ende schädlich. Ich glaube, je mehr man die Dinge verdichtet, je mehr Sorgfalt und Liebe man darauf verwendet, etwas gut zu sagen, es schön zu sagen, es auf eine Art und Weise zu sagen, die intensiv ist, die einen bewegt, desto mehr verdichtet man die Texte und teilt am Ende nur das Beste oder das, was man für das Beste hält. Und das hat Neruda eindeutig nicht getan. Der Popularität hat es nicht geschadet. Warum ist so ein Dichter wie Neruda so zentral, so dominant, so lange Zeit? Natürlich ist Neruda eine sehr selbstbewusste Figur, die auch kein Hehl daraus gemacht hat, dass sie oder er sich als wichtigster lateinamerikanischer Lyriker begriffen hat. Und da gehört einerseits auch eine Strahlkraft zu, die auch ganz viele Menschen erreicht hat, einfach in Lateinamerika. Auch in nicht-akademischen Zirkeln zum Beispiel. Also auch diese Qualität vielleicht der Lyrik, ganz verschiedene Leserinnen und Leser anzusprechen und das auch bewusst tun zu wollen. Die Schriftstellerin Leona Stahlmann bewundert Nerudas Energie und Mut. Er hat angefangen mit diesem unglaublich wilden Überschwang, dem unverstellten Gefühl, und hat sich aber Zeit seines Lebens dann auch nicht versteckt, sondern er hat das einfach durchgezogen bis zum Schluss. Und am Ende bleibt auch bei Thomas Kuhn die Anerkennung. Nerudas Werk ist so vielfältig, dass für jeden etwas dabei ist. Ich habe mich mal mit Kollegen aus anderen Ländern getroffen und dabei war ein Dichter aus den USA und der hat mir gesagt, oh, die Verse des Kapitäns sind für mich das Schönste, was er je geschrieben hat. Und ich finde es wirklich eines der schwächsten Bücher. Aber es kommt auch darauf an, wann man auf diese Bücher stößt. Und sicherlich war Neruda einer der universellsten Dichter des gesamten 20. Jahrhunderts. Was bleibt von Neruda? Wen kann ich fragen, was ich auf dieser Welt suche? Warum muss ich mich rühren, wider Willen? Warum kann ich nicht stillstehen? Warum roll ich dahin ohne Räder? Warum fliege ich ohne Flügel und Gefieder? Und was treibt mich zu wandern? Sind meine Knochen doch zu Haus in Chile? Sie hörten Erklärung einiger Dinge, eine lange Nacht über Pablo Neruda von Günter Wessel. Es sprachen Katlin Gavlich, Boris Alinovic, Michael Hahnemann, Ulrike Krumbiegel, Oliver Broth und Jan Uplegger. Ton und Technik Martin Eichberg. Regie Daniela Herzberg. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.